ich mich recht, euch heute im Namen der Platypus Affiliated Society zu dieser Podiumsdiskussion begrüßen zu dürfen. Zunächst zu dem Projekt Platypus selbst. Die Platypus Affiliated Society ist ein internationales Studierendenprojekt, das sich um den Slogan "Die Linke ist tot, es lebe die Linke" organisiert hat und sich damit zur Aufgabe gemacht hat, ideologische Hindernisse, die einer Neuorganisation einer marxistischen Linken im Wege stehen, zu überwinden. Hierzu nutzen wir verschiedene Veranstaltungsformen, angefangen mit Lesekreisen, über Kaffeepausen und Teach-ins bis hin zu Podiumsdiskussionen. Kurz ein paar Informationen dazu. Der Lesekreis findet in Frankfurt mittwochs von 18 bis 21 Uhr in Raum 1105 des Seminarhauses statt. Die Kaffeepause ebenfalls mittwochs von 14 bis 15 Uhr im Café Annapurna. Weiter ist in der Zeitschrift die Platypus Review zu erwähnen, eine Publikation, deren englische Version monatlich und die deutsche vierteljährlich erscheint. Hier publizieren wir verschiedene linke Stimmen, um eine Diskussion innerhalb der politischen Linken anzuregen und damit auf einen Abbau von Denktabus hinzuwirken. Vorne findet ihr auch an unserem Zeitschriftenstand verschiedene Ausgaben. Ihr seid herzlich eingeladen, euch welche mitzunehmen. Alle weiteren Informationen und Daten findet ihr einerseits auf unserer Website platypus1917.org oder auf unserer Facebook-Seite Platypus Deutschland. Einleitend werde ich nun noch einmal die Podiumsbeschreibung, die ihr bestimmt auch schon auf den Flyern oder auf der Veranstaltung im Internet gesehen habt, vorlesen und dann kurz die Sprecher vorstellen, woraufhin wir beginnen werden. 50 Jahre 1968. Seit einem halben Jahrhundert kennzeichnet 1968 ein Meilenstein sozialer und politischer Umbrüche. Ein Jahr sozialer Aufstände, die die ganze Welt umspannten. Eingeleitet von einer neuen Linken, welche sich von der alten Linken der 20er und 30er abzugrenzen suchte, legten die Ereignisse von 1968 den Grundstein für alles Folgende. Von Protestpolitik bis hin zur akademischen Linken. Heute, da die Vereinigten Staaten in einem scheinbar endlosen Krieg in Asien verwickelt sind, der Aufruf zur Amtsenthebung eines unbeliebten Präsidenten laut wird und sich auf den Straßen Aktivisten um Forderungen nach Befreiung hinsichtlich Herkunft, Gender und Sexualität zum Kampf erheben, treten Ansprüche, in denen sich der politische Horizont von 1968 widerspiegelt, in Erinnerung. Mit möglicherweise nie dagewesener Dringlichkeit müssen wir die Frage stellen, welche Lehren sind aus der neuen Linken zu ziehen, wenn eine andere Generation an den Aufbau einer Linken des 21. Jahrhunderts herantreten soll. Genau. So, damit zu den Sprechern. Zuerst vielleicht die etwas traurige Nachricht. Ricarda Lang von der Grünen Jugend hat uns heute leider abgesagt wegen Krankheitsfall. Auf dem Panel sind aber direkt neben mir einerseits Klaus Wallenstein, Gründungsmitglied der MLPD. Daneben Jonathan Klein, Mitglied im Unterbau und angestellt an der Universität, an der Goethe-Universität Frankfurt. Und auf der anderen Seite dieser Tischreihe Ines Schwertner, Koordinatorin in Das Argument und Chefredaktion von dem neu herausgegebenen ADA-Magazin. Genau, kurz zum Ablauf. Da wir jetzt doch nur drei Sprecher sind, habe ich mir herausgenommen, die Redezeit auf 11 Minuten zu erhöhen. Wir werden jetzt erst werden die Sprecher jeweils ihre Position, ihr Eingangsstatement darlegen, dann werden sie in einer kürzeren Runde aufeinander reagieren. Und zu guter Letzt wird das Podium für das Publikum geöffnet. Genau, damit würde ich das Wort an die Sprecher übergeben. Ich würde sagen, wir gehen die Reihe durch. Also fangen hier bei Klaus Wallenstein. Sehr geehrte Anwesende, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Wie schon 2014, als unser langjähriger Vorsitzender Stefan Engel auf diesem Podium saß, der heute leider verhindert ist, nehme ich gerne daran teil, um die Lehren darzulegen, die die MLPD aus dem Scheitern der 1968er Bewegung gezogen hat. Wenn wir von der Linken sprechen, sollten wir unterscheiden zwischen einer linken Bewegung, die dem Kapitalismus durch Reformen lediglich einige Zugeständnisse abbringen will, der revolutionären Linken und der marxistisch-leninistischen Bewegung, deren Ziel die Eroberung der politischen Macht und der Aufbau des echten Sozialismus ist. Alle drei Richtungen standen 1968-69 vor einer Entscheidung. Der Ausgangspunkt war die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion mit dem 20. Parteitag der KPdSU 1956, und die revisionistische Entartung der KPD in Westdeutschland. Dies setzte den Aufbau einer revolutionären Arbeiterpartei neuen Typs auf die Tagesordnung. Das Fehlen dieser Partei und die relative Schwäche der Arbeiterbewegung infolge des langanhaltenden Aufschwungs in der Wirtschaft von 1952 bis 1970, verbunden mit einer Politik der Reform von oben, waren die Bedingungen für die Entstehung der sogenannten Neuen Linken. In der sogenannten Studentenrevolte spiegelt sich der Wunsch nach besseren Bedingungen für den sozialen Aufstieg wider, wobei sich die Protestaktionen auch gegen den US-Vietnamkrieg, gegen die Notstandsgesetze, die Meinungsmanipulation der Bild-Zeitung und die reaktionäre Hochschulverfassung richteten. Der Versuch, spontan und unorganisiert die Gesellschaft zu verändern, musste zwangsläufig scheitern. So wirkte im September 1969 der selbstständige Streik von 140.000 Arbeitern in 69 Betrieben wie ein Katalysator auf die in Auflösung befindliche antiautoritäre Studentenbewegung. Von den damals über 150 ML-Gruppen, die wie Pilze aus dem Boden schossen und von der es keine unter dem Anspruch tat, die selbsternannte neue Vorhut der Arbeiterklasse zu sein, ist heute nichts mehr zu sehen. Sie alle mussten bar jeglicher Voraussetzung aufgrund ihres kleinbürgerlichen Führungsanspruchs scheitern. Es blieb die entscheidende Lehre. Mit einer kleinbürgerlichen Denkweise lässt sich keine proletarische Partei aufbauen. Der erfolgreiche Aufbau einer marxistisch-leninistischen Partei setzt den Sieg der proletarischen Denkweise über die kleinbürgerliche Denkweise voraus. Dies ist kurz gesagt das Geheimnis der MLPD, deren Vorläuferorganisation 1972 als Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands, KABD, gegründet wurde, die nach zehnjähriger Lernvorbereitungs- und Aufbauphase 1982 als Partei gegründet wurde und bis heute eine stabile Entwicklung genommen hat. Der Aufbau der revolutionären Arbeiterpartei konnte nur eine Partei neuen Typ sein. Dies ist die schöpferische Negation aus den Lehren der Stärken und Schwächen der alten kommunistischen Bewegung unter heute veränderten gesellschaftlichen Bedingungen. Statt Parteien generell abzulehnen und Illusionen der 1968er Bewegung zu kultivieren, ohne Parteiorganisation grundlegende gesellschaftliche Veränderungen durchsetzen zu können. Die DKP wurde 1968 mit ausdrücklicher Genehmigung des Innenministeriums zugelassen. Sie verpflichtete sich auf das Grundgesetz und verbreitete die Illusion der schrittweisen Zurückdrängung der Macht der Monopole. Wie sich die Monopole den gesamten Staatsapparat untergeordnet haben, mit diesem verschmolzen sind und ihre Diktatur über die gesamte Gesellschaft errichtet haben, illustriert nicht zuletzt augenblicklich das kriminelle Autokartell. Die Partei der Grünen entstand auf der Grundlage der Utopie eines sozial und ökologisch regulierten und gezügelten Kapitalismus. Sie verwandelte sich schrittweise von einer kleinbürgerlich-gesellschaftlichen Opposition über eine parlamentarische Scheinopposition in eine bürgerliche Reformpartei bis zur Geschäftsführerin der Monopole. Sie wurde ein Hauptträger des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise als Regierungsmethode, mit der Joschka Fischer 1999 den NATO-Krieg gegen den Kosovo durchgesetzt hat. Da die bürgerliche Ideologie in ihrer offen reaktionären Form immer weniger Einfluss auf die Massen ausüben kann, wird sie seitdem durch ein System der kleinbürgerlichen Denkweise als Hauptmethode der Herrschaftsausübung ersetzt. Da ist es nicht mehr Kriegs- oder friedensstiftende Maßnahmen und so weiter, ihr kennt das. Die kleinbürgerliche Denkweise nimmt scheinbar eine kritische Haltung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen ein, während sie den Kapitalismus zugleich gegen jede gesellschaftliche Alternative verteidigt. Das entscheidende Kriterium einer fortschrittlichen Linken ist deshalb die bewusste Ablehnung der von den Herrschenden verbreiteten kleinbürgerlich-antikommunistischen Denkweise mit der Vorbehalte und negative Gefühle gegenüber der sozialistischen Alternative und der MLPD aufgebaut werden sollen. Was sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale der MLPD als Partei neuen Typs? Die MLPD ist eine revolutionäre Arbeiterpartei mit gefestigtem proletarischen Charakter und 71% Arbeiterinnen und Arbeiter unter den Mitgliedern und 44% Frauen in der Mitgliedschaft. Hauptkampflinie ist die revolutionäre Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit mit der systematischen Kleinarbeit zur Eroberung des Kernes Industrieproletariats in den 500 größten Monopolbetrieben in Deutschland. Die MLPD hat ein solides theoretisches Fundament. Das System des theoretischen Organs Revolutionärer Weg gibt eine sichere ideologisch-politische Orientierung in sämtlichen Fragen des Parteiaufbaus und Klassenkampfs mittels Analyse aller neuen Erscheinungen und wesentlichen Veränderungen in Natur und Gesellschaft in bisher 35 Bänden. Das System der Org- und Kaderarbeit neuen Typs zieht Schlussfolgerungen aus bürokratischen Erscheinungen in der alten KPD. Dazu gehört die Ausbildung der Mitglieder zu selbstständig denkenden und handelnden Marxisten-Leninisten. Das System der Selbstkontrolle zielt darauf ab, Fehler zu vermeiden. Es vereinigt unter Führung des Zentralkomitees die Kontrolle von oben durch unabhängige Kontrollkommissionen mit der Kontrolle von unten durch die Mitglieder und die Selbstkontrolle durch jeden Kader. Die Parteiführung ist aufs Engste mit der Basis verbunden, beteiligt sich persönlich aktiv an der Kleinarbeit in den Grundeinheiten. Das Einkommen hauptamtlicher Parteifunktionäre ist maximal auf einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn beschränkt. Alle Parlamentsmitglieder führen ihre Bezüge vollständig an die Partei ab. Das Organisationsprinzip des demokratischen Zentralismus gewährleistet, dass die Erfahrungen und Initiativen aller Mitglieder in das einheitliche Handeln der Partei eingehen und die prinzipielle Einheit der Partei erhalten bleibt und sich festigt. Die MLPD zieht die Lehren aus den Erfolgen ebenso wie den Fehlern im Aufbau des Sozialismus, der durch das Vordringen der kleinbürgerlichen Bürokratie und schließlich der Machtergreifung der neuen Bourgeoisie von innen zerstört wurde, Schlussfolgerung für den Aufbau des echten Sozialismus. In der aktuellen gesellschaftlichen Polarisierung bilden die Rechtsentwicklung der Regierung und die zunehmende Faschisierung des Staatsapparates die Reaktion auf den fortschrittlichen gesellschaftlichen Stimmungsumschwung. Zu der faschistoiden, rassistischen Herrschaftsmethode Seehofers gehört auch die zunehmende Kriminalisierung der MLPD und die polizeiliche Verfolgung Stefan Engels als angeblicher Gefährder, gegen den alles erlaubt ist, einschließlich Schutzhaft und so weiter, Entzug des Führerscheins, des Passes und so weiter. Gegen die reaktionären Polizeigesetze und Seehofers Masterplan formiert sich aktuell eine breite überparteiliche Protestbewegung, selbst in Bayern. Die MLPD ist aktiver Teil wesentlicher Kämpfe in den Betrieben, bei Opel PSA, gegen die kriminellen Abgasmachenschaften, gegen die Kahlschlagpläne bei Siemens oder im Stahlbereich, ebenso wie in gesellschaftlichen Bewegungen wie der 2004 initialisierten Montagsdemonstrationsbewegung. Sie ist aktives Mitglied des internationalistischen Bündnisses gegen den Rechtsruck der Regierung. Sie ist zum Teil Initiator bzw. Gründungsmitglied internationaler Organisationsformen wie der ICOR, Internationale Koordinierung Revolutionärer Parteien und Organisationen, mit bisher 51 Parteien und Organisationen auf 4 Kontinenten oder die Internationale Weltfrauenkonferenz, der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung oder dem Internationalen Automobilarbeiterratschlag. Angesichts einer massiven Kriegsgefahr, aber auch der drohenden globalen Umweltkatastrophe, der verschärften Ausbeutung und Spaltung der Arbeiter, der weltweiten doppelten Ausbeutung und Unterdrückung der Masse der Frauen, steht der Aufbau einer antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront heute auf der Tagesordnung. Die MLPD verpflichtet sich, im Sinne des proletarischen Internationalismus, den Befreiungskampf des Proletariats und aller Unterdrückten gegen den Imperialismus moralisch, politisch und materiell zu unterstützen, wie zum Beispiel in Rojava. Vorwärts zur internationalen proletarischen Revolution. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Organisation dieses schönen Panels. Ich freue mich, hier bei Platypus mal auf einem Panel sitzen zu dürfen. Kurz vorweg zur Erläuterung der Perspektive meines Inputs. Ich spreche jetzt hier nicht als offizieller Repräsentant des Unterbau. Tatsächlich habe ich derzeit gar keine offizielle Position inne. Und die offizielle Perspektive auf 68 gibt es in unserer Organisation auch nicht. Aber ich möchte im Folgenden als eine Perspektive aus dem Unterbau unseren Organisationsansatz vorstellen, und zwar als Antwort auf die offenen Probleme der studentischen Protestbewegung der 60er Jahre. Kurz ein paar Worte zu der zugrunde liegenden Intention unseres Organisationsansatzes als Alternativgewerkschaft. Mit dem Projekt der Gründung einer Alternativgewerkschaft verbindet sich einerseits die zentrale politische These, dass wir eine Erneuerung linker Politik als Klassenpolitik brauchen, was ja allerorts derzeit als neue Klassenpolitik auch diskutiert wird, und andererseits, in der Hinsicht etwas spezifischer als diese allgemeinen Diskussionen, dass wir zur Realisierung eines solchen Anspruchs vor allem andere Gewerkschaften brauchen. Die existierenden Gewerkschaften sind unserer Analyse nach eher effektive Hindernisse zur Herausbildung von Klassenbewusstsein, als dass sie dies aktiv befördern würden. Das heißt nicht, dass es nicht viele gute Leute im DGB gibt, die sich in diesen Gewerkschaften abmühen und mit deren Bestrebungen wir natürlich solidarisch sind, die wir auch nach Möglichkeiten unterstützen wollen. Aber unsere Analyse besagt, dass sich die existierenden Gewerkschaften nicht zufällig zu Einbindungsapparaten in die Ausbeutungsgesellschaft entwickelt haben, sondern dass das strukturelle Gründe hat, nämlich eine antidemokratische Organisationsstruktur, die Funktionärsstruktur und den fehlenden politischen Horizont. Der DGB wurde ja bekanntlich auch als Bollwerk gegen den Radikalismus gegründet. Uns hingegen geht es darum, praktisch aufzuzeigen, dass Gewerkschaften sowohl organisatorisch als auch programmatisch etwas anderes sein können. Und damit wollen wir daran erinnern, dass Gewerkschaften auch tatsächlich historisch etwas anderes waren, als was wir uns heute darunter vorstellen. Emile Pouget, ein Gewerkschafter, der den anarcho-syndikalistischen Ansatz wesentlich mitgeprägt hat, hat damals Gewerkschaften auch als Schule der Revolution bezeichnet. Das scheint zahlreichen radikalen Linken heute undenkbar. Das also das zentrale politische Anliegen, das sich mit der Gründung einer Alternativgewerkschaft verbindet. Inwieweit lässt sich dabei der Unterbau als Antwort auf die ungelösten Probleme von 68, genauer die antiautoritäre Phase der studentischen Protestbewegung, verstehen? Welche Kritik von 68 und den Folgen liegt unserem Ansatz zugrunde? Diese Kritik muss sich meiner Ansicht nach auf mehrere Ebenen beziehen. Erstens die Ebene der Analyse, zweitens die Ebene der wesentlichen Taktiken von damals, drittens die Ebene des strategischen Horizonts, die Organisationsform und Transformationsstrategie und viertens die ungelöste Frage, wie sich antikapitalistische Politik mit feministischen Ansprüchen verbinden lässt. Kurz zu Punkt 1, also der Ebene der Analyse. Wenn man sich Dutschkes und Krahls Texte ansieht, scheint die Analyse der westlichen Gesellschaften in meinen Augen oft viel zu abstrakt gewesen zu sein. Da wurden übrigens vieles von der kritischen Theorie, so selektiv das auch immer gewesen sein mag, übernommen. Der Verschmelzung der technischen Rationalität mit der Rationalität der Herrschaft selbst, Kritik der instrumentellen Vernunft, Kulturindustrie. Also eine totalisierende Analyse des universellen Verblendungszusammenhangs der kritischen Theorie oder der Gesellschaft des Spektakels der Situationisten. Diese äußerst allgemeine Perspektive führt, wie mir scheint, tendenziell dazu, keine Ansatzpunkte für Widerstand im Bestehenden mehr sehen zu können und damit eher zu Positionen der Entmutigung oder, wenn man sich damit nicht abfinden will, der Verzweiflung. Tendenziell würde ich sagen, dass die Sphäre der Produktion selbst, die Irrationalitäten in den Betrieben, die Unzufriedenheiten und Momente des alltäglichen Widerstands in dieser Analyse zu wenig beachtet wurden. Eine allgemeine Kritik dieser Art kann keine Risse im Bestehenden mehr ausmachen, zumindest nicht in der Rationalität selbst. Sie sieht diese Risse eben nur an den gesellschaftlichen Rändern und wendet sich deswegen auch diesen Randgruppen zu. Diese Analyse der eigenen Gesellschaft hat sich zudem häufig mit unterkomplexen Imperialismustheorien verbunden. Eine imaginierte welthistorische Einheit mit Befreiungsbewegungen der sogenannten Dritten Welt. Diese Einheit ist natürlich imaginär, da die Probleme der Studierenden in westlichen Metropolen ganz anders gelagert sind als Guerillakämpfe in Südamerika, die Kulturrevolution in China oder Volksbefreiungsbewegungen in Afrika oder sonst wo. Insbesondere letzte Analysen waren dazu auch noch außerordentlich unterkomplex, insofern häufig ganze Völker zu monolithischen Einheiten und revolutionären Subjekten verklärt wurden, also die Klassenanalyse für die Betrachtung internationaler Beziehungen vollkommen verloren ging. Diese Schwäche der Analyse hatte, wie mir scheint, wiederum Auswirkungen auf die zweite Ebene, die gewählte Taktik des Protests, die Provokationstaktik. Denn wie ist vor dem Hintergrund der totalen Integration des Bestehenden in die technische Rationalität Bewusstwerdung dann überhaupt noch möglich? Die Antwort, die Kral und Dutsch gegeben, lautet: durch die Taktik gezielter Provokation, die diese sublime, das heißt unsichtbare Gewalt des Systems dazu zwingen, sich explizit zu erkennen zu geben. Also salopp gesagt, war das Kalkül, die repressiven Staatsapparate zu provozieren, um sich mit dem Knüppel eins überbraten zu lassen und um diese Gewalt wiederum skandalisieren zu können. Das verband sich mit einer allgemeinen Kampagnenpolitik gegen den Krieg in Vietnam oder in Solidarität mit Befreiungsbewegungen der Dritten Welt. Von manchen wichtigen Interpreten der Studierendenbewegung wird diese Provokationstaktik und zivilgesellschaftliche Kampagnenpolitik fälschlich als Taktik direkter Aktionen bezeichnet. Aus unserem Ansatz heraus ist es wichtig zu betonen, dass das in Wahrheit das genaue Gegenteil direkter Aktionen sind. Direkte Aktionen bezeichnen Aktionen, die auf etwas abzielen, was durch die eigenen Handlungen erreicht werden kann. Bei dieser Provokationstaktik hingegen rechnet man auf die Reaktionen der Gegenseite, also der Staatsgewalt, und ist noch in dem Moment, in dem man diese explizite Gewalt skandalisieren will, darauf angewiesen, dass noch ein Rest an Liberalität dieses Staats existiert, der einem diese Spielräume für den eigenen Protest gewährt. Um diese ersten beiden Punkte also zusammenzufassen, könnte man sagen, die Kritik des Spektakels hat offensichtlich auch zu einer Politik des Spektakels geführt. Drittens wollen wir den fehlenden strategischen Horizont und die ungeklärte Frage nach der Organisationsform adressieren. Kral selbst hat nach Adornos Tod in der Phase des Zusammenbruchs des SDS darauf verwiesen, dass der Bewegung ein Denken in Entwicklungen, in Bildungsprozessen abhanden gekommen war. Dass alle Forderungen nach Emanzipation unmittelbar und kompromisslos erhoben wurden und dass es ihnen nicht gelungen war, ein alternatives Realitätsprinzip auszubilden. Als zentrales Problem benennt er, dass es sich bei ihrer Organisation um keine proletarische Organisation gehandelt habe. Diese Punkte hängen auch meiner Einschätzung nach zusammen und wir versuchen, durch die gewerkschaftliche Organisationsform eine Antwort auf diese Probleme zu geben. Gegen die Haltung einer kompromisslosen maximalistischen Rhetorik, die letztlich doch ihre Ziele nicht erreichen kann, da ihr die reale Organisationsmacht fehlt, geht es uns darum, langfristige Perspektiven zum Aufbau von Gegenmacht zu entwickeln. Kleine Erfolge sind nicht per se als reformistisch abzulehnen, vielmehr verbinden sie sich mit einer weitergehenden Transformationsperspektive. Und sofern sie nicht von Stellvertreterinnen, sondern den Beschäftigten selbst erkämpft werden, haben sie gerade keinen passivierenden oder befriedenden Effekt, sondern führen eher zu einem realistischen Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, zu weiterer Mobilisierung, zum Aufbau von Gegenmacht und damit zur Verbesserung der Ausgangslage zukünftiger Kämpfe. Es gilt also, in Schritten zu denken und dabei auch einen aufgeklärten Umgang mit Kompromissen und Widersprüchen zu finden, statt immer schon im Hier und Jetzt unmittelbar maximalistische Forderungen zu erheben. Wichtig ist dabei für unseren Organisationsansatz vor allem das, was man als proletarische Form der Politik bezeichnen kann. Eine Politisierung nicht als abstrakte Citoyens, losgelöst von unseren konkreten sozialen Positionen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, so wie allgemeine zivilgesellschaftliche Kampagnenpolitik es immer sein wird, egal wie radikal diese Forderungen auch sein mögen, sondern ausgehend von unseren konkreten gesellschaftlichen Rollen als Lohnabhängige. Also der Form nach keine bürgerliche, sondern eben eine proletarische Form der Organisierung und Politisierung. Deswegen muss unserer Meinung nach eine Erneuerung linker Politik durch eine gewerkschaftliche Erneuerung erfolgen. Als viertes gilt es, ein weiteres zentrales strategisches Problem zu lösen, was damals sicherlich auch zum Zusammenbruch des SDS beigetragen hat. Die ungelöste Frage, wie sich antikapitalistische und feministische Ansprüche zusammenbringen lassen. Bekanntlich wollten die Frauen im SDS gleichberechtigt in der Organisation mitwirken, aber die meisten Delegierten und alle Mitglieder des Bundesvorstands des SDS waren Männer. Feministische Themen und Forderungen wurden häufig ignoriert, das Patriarchat als Nebenwiderspruch abgetan, den man nach der Revolution zu lösen habe. Dagegen haben wir im Inneren unserer Organisation den Anspruch, auf eine Gleichstellung der Geschlechter hinzuarbeiten, vor allem aber darüber hinaus den Anspruch, ein Angebot an feministische Politik zu unterbreiten, diese explizit auch als gewerkschaftliche Politik betreiben zu können. Das bedeutet, gezielt die Probleme von Frauen in ihrer gesellschaftlichen Position als Lohnabhängige zu adressieren, statt in der je singulären Subjektivität, also irgendwie abstrakt und losgelöst von den konkreten gesellschaftlichen Positionen. Also ein feministisches Angebot zu unterbreiten, das die sexistischen und für Frauen besonders nachteiligen Strukturen der Arbeitswelt adressiert und versucht, gemeinsam diese strukturelle Ebene zu verändern. Um zum Ende zu kommen, wie also ist der Unterbau eine Antwort auf die Probleme von 68? Um es ganz kurz nochmal zuzuspitzen, mehr Radikalität in der Organisationsform und weniger Militanz und Kompromisslosigkeit im Auftreten und der Rhetorik. Soweit erstmal, vielen Dank. Dann kommen wir zu Ines Schwert. Nehme ich mit? Ja, auch von mir vielen Dank. Ich habe mich erst ein bisschen gewundert, warum ihr mich eingeladen habt, aber jetzt so im Nachhinein habe ich nochmal, oder daraufhin habe ich nochmal mehr darüber nachgedacht, was die Rolle von Zeitschriften und auch vom Argument, für die ich hier arbeite, mit 68 zusammenhängt, und ich glaube, dass der Zusammenhang schon nicht ganz unwichtig ist, wenn wir bei der Geschichtsschreibung und auch jetzt bei der Rückblick auf 68 eben uns klar machen, welche Studierenden, welche Netzwerke, wer hat da eigentlich was gemacht, und da war das Argument eben, oder der Argument-Club damals noch, der eigentlich aus Antifaschistinnen und also Menschen bestand, die wieder zurückgekehrt sind nach Deutschland, also es waren auch viele vom viele Frankfurter dabei, auch Marcuse schrieb am Anfang mit beim Argument. Und eigentlich war das Thema Marxismus oder 68 Studierendenproteste waren eben noch gar nicht auf der Agenda, und das kam dann aber so dazu. Am Anfang im Argumentclub war auch Rudi Dutschke dabei, was mir jetzt nochmal Wolfgang Verzaug, der das Argument gegründet hat, nochmal ganz plastisch schilderte, dass er unbedingt, und das hast du gerade schon gesagt, mit dieser Politik des Spektakels unbedingt gegen den Schah demonstrieren wollte und eine ganz andere Taktik vorschlug, und die anderen vom Argumentclub gesagt haben, das können wir nicht mitmachen, diese Taktik können wir überhaupt nicht unterstützen, und daraufhin spaltete sich der Argumentclub also, und Dutschke und seine Leute machten das, was sie gemacht haben, historisch absolut wichtig, und im Nachhinein, so hat mir Wolf gesagt, würde er auch sagen, dass das die richtige Taktik war, aber in dem Moment war das eben eine sehr spaltende Aktion, und die vom Argumentclub, die sich auch als theoretisch Arbeitende der kritischen Theorie der Frankfurter Schule nahestehend, für die war das tatsächlich zu aktionistisch. Also die haben den Sinn da drin zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Im Nachhinein haben sie gesagt, dass das wichtig war, aber der Club war gespalten, und so wie man das jetzt auch im Nachhinein sagt, Dutschke war der Repräsentant vom SDS. Mir haben jetzt viele ältere Zeitzeugen eher erzählt, dass er den SDS auch ziemlich gespalten und also das Ding zum Explodieren gebracht hat. Und ich glaube, so in dieser Geschichtserzählung, das nur auf diese eine Person zuzuspitzen, ist eben insofern dann auch falsch. Und dann sollte man es vielleicht nicht bürgerlicher Geschichtsschreibung, also ich weiß mittlerweile alles über Benno Ohnesorg, aber ich glaube, dass es eigentlich für uns Linke auch in der Erinnerung, in der Geschichtsschreibung wichtig ist, nochmal zu schauen, welche Akteure waren da eigentlich tatsächlich dabei, welche Zeitschriften haben sich gegründet, das war ja nicht nur das Argument, auch die Prokla und ganz viele andere, welche Schulen waren da beteiligt, was passierte in Marburg, in Berlin, in Frankfurt, also so diese eigene Geschichtsschreibung, da gibt es jetzt ja auch ein paar Bücher dazu, ich wollte nur das nochmal einfach sagen, dass wir so eine eigene Erinnerungsarbeit da wahrscheinlich auch brauchen. Zu 68 ist wahrscheinlich auch noch zu erwähnen, du hast es auch gerade schon gemacht mit dem Tomatenwurf von Helke Sander, die im SDS dann, die ja, den SDS dazu aufruft, die Frauenbewegung ernst zu nehmen, und ich glaube, das ist auch überhaupt der, neben der Bürgerrechtsbewegung in den USA oder auch hier, migrantische Kämpfe oder auch die Kolonialisierung, also global, kommen da einfach viele Bewegungen auch zusammen. Also die studentischen Proteste und die Streiks fallen zusammen mit der Frauenbewegung auch in den sozialistischen Organisationen. Und das ist natürlich, da gab es dann auch so viele Widersprüche und auch Spaltung. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass die Linke da nicht als neue Linke ein monolithischer Block ist, sondern also aus der Argumentredaktion zum Beispiel ist auch Wolfgang Abendroth ist irgendwann ausgetreten, weil er gegen die autonome Frauenredaktion war. Also, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand, der sich Marxist nennt, dann wegen sowas aus einer Redaktion raustritt. Aber ich glaube, das muss man auch so sehen, das war also immer auch ein Kampffeld. Und es war auch immer, und die Redaktion, ja, glaube ich, stellt das einfach so beispielhaft dar, stellt beispielhaft diese gesamtgesellschaftlichen Kämpfe dar, dass das nicht so war, dass irgendwie alle gleich dafür waren und gesagt haben, okay, ja, jetzt begehren die Frauen auf oder in den USA jetzt begehren die Schwarzen auf, sondern natürlich wurde das auch bewusst gespalten, natürlich von oben auch, aber auch intern gab es einfach massive Kämpfe und ich würde nicht so sagen, dass irgendwie so sehen, ja, dann, jetzt wurde dann alles geschafft, sondern es ist ja immer noch so, dass in linken sozialistischen Organisationen, Gewerkschaften überall, ja, kann man froh sein, wenn feministische Kämpfe irgendwie ernst genommen werden oder überhaupt, also ich rede jetzt gar nicht von der Frauenquote, sondern ich rede darüber, dass, dass das irgendwie als ja, ein gleichwertiger Kampf wahrgenommen wird. Insofern, diese Themen waren mir wichtig zu sagen, weil das eben auch im Argument so eine Rolle spielte und auch die autonome Frauenredaktion eben ihre eigenen Themen setzte, auch die Ökologiebewegung, also wir haben jetzt ja nicht die Ricarda da, die wahrscheinlich was dazu gesagt hätte. Also auch das kommt da, glaube ich, dazu und diese verschiedenen Bewegungen, ja, daraus entsteht diese neue Linke. Und um jetzt mal einen Schritt ins Heute zu machen, ein bisschen schneller, ist es, glaube ich, genau diese Mischung aus vielen verschiedenen emanzipatorischen Bewegungen, die die neue Rechte jetzt angreift. Und zur neuen Rechten, mir gibt es, glaube ich, viele Dinge zu sagen, aber ein Punkt ist natürlich, dass wir uns Fragen stellen müssen, warum so viele von früheren Linken Rechte geworden sind. Also es gibt viele Renegaten, die sich früher als Linke in verschiedenen Gruppen aktiv waren, auch Rabehl, der vorher mit Lutschke zusammen Politik gemacht hat und so weiter. Das sind alles neue Rechte Intellektuelle geworden. Und das ist ja auch kein Zufall. Also ein paar sind wie von den Grünen einfach ins Europaparlament gekommen und sind dann in den bürgerlichen Apparat so eingespeist worden. Aber ein paar sind auch ernsthaft einfach Rechte geworden. Und diese wiederum versuchen, und das, also das würde ich so sagen, in einer Antikulturrevolution genau diese Kulturrevolution wieder zurückzudrehen. Also zu sagen, mit diesem grün-links-versifften, ja, also ihr kennt das ja alles, was wie da eine Kritik an der Moderne oder eine Kritik auch an 68 konkret geäußert wird, die eigentlich diese ganzen emanzipatorischen Kämpfe wieder zunichte machen und die wieder, ja, also Attacken gegen jeglichen Feminismus, aber auch gegen die Arbeiterbewegung, nur dass sie das so darstellen, dass es als soziale Frage, die sie aufgreifen, rüberkommt. Und das ist natürlich extrem gefährlich. Also ich glaube, es geht heute schon auch darum, dieses Erbe von 68, ja, also in einer Art anderen Kulturkampf auch zu behaupten und überhaupt von links nochmal zu verstehen, was ist da überhaupt passiert, was haben wir da gemacht und wie können wir das jetzt überhaupt schützen, weil ich glaube, man dachte eine Zeit lang, dass das einfach in einem Fortschritt so weitergehen würde. Und wir sehen jetzt aber, dass das nicht so ist und dass es also einen Deutungskampf darüber gibt, was 68 eigentlich bedeutete. Ja, im Argument haben wir dazu auch so eine Debattenreihe über die neue Rechte und eben über, was nimmt die neue Rechte von 68 als Impuls auf und wendet das aber wiederum nach rechts. Ist ganz spannend, aber ist auch erschreckend und ich hab da jetzt auch kein Ergebnis, aber ich sehe, dass das Jubiläum nicht einfach nur eine Zahl ist, sondern dass es auch tatsächlich darum geht, diese Kämpfe nochmal zu evaluieren oder nochmal, ja, die sind nicht vorbei, sozusagen. Ja, also im Prinzip, das, was ich noch sagen wollte, sind eigentlich schon direkte Entgegnungen auf das, was ihr vorher gesagt habt. Das können wir vielleicht später verschieben. Was ich noch dazu sagen wollte zu 68 ist, dass es mir eben auch als ein Generationenprojekt vorkommt, also insbesondere in Deutschland ist es eben nochmal spezieller natürlich die Generation, die gegen ihre Elterngeneration, gegen den Narzissmus aufbegehrt. Das ist bestimmt eine spezielle Situation, aber es sind ja auch in anderen Ländern ist die 68er-Bewegung groß geworden und ich habe jetzt auch so das Gefühl, dass ich gerade, aber das kann auch sehr subjektiv sein, eben auch, weil es meine Generation ist, aber ich habe das Gefühl, dass sich auch trotzdem so eine neue Generation Projekt entwickeln könnte, um diese Unruhen herum. Also ich merke gerade, dass halt viele Gruppen auch in Bewegung sind und in, wie soll ich das sagen, also es neigt immer so ein bisschen zu so einer Art Hybris zu sagen, irgendwie da passiert jetzt was Neues. Vielleicht trifft es die Linke, aber ich glaube, dass man sieht, in solchen Momenten, wo es eine große Unruhe gibt, gesamtgesellschaftlich, gibt es zumindest auch immer verschiedene Fenster für momentan eine stärkere Rechte, aber ich glaube eben auch von der Linke. Und das, was wir jetzt gemacht haben, durch eine Neugründung einer neuen Zeitschrift, die ja das deutsche Pendant zu dem amerikanischen Jacobin ist für mich, also für mich ist das das Projekt, wo ich sagen würde, das ist was Neues, das ist unsere eigene Zeitschrift, die sich mit der Gegenwart auseinandersetzt, die halt ganz anders gelagert ist als das Argument, das eben sehr theoretisch arbeitet, sondern auch als populäres Projekt, als Online-Medium und also dass das so ein bisschen mehr auf dem Stand der Zeit ist, was nicht sagen soll, dass das Argument nicht Gegenwartsdebatten verstehen würde, überhaupt nicht, sondern einfach, dass ich das Gefühl habe, dass die Linke, so wie sie jetzt ist, eher wieder ein Projekt hat, ein positives Projekt braucht, was vielleicht an 68 anknüpfen kann, aber wo es auch andere Medien geben muss, andere Formate, die Linke für sich nutzt, weil die Rechte macht das definitiv. Also die Rechte jetzt haben sie auch eine Stiftung und neue Zeitschriften, ganz viele neue konservative Zeitschriften und so weiter, viel auf Social Media und die Linke glaube ich noch nicht so sehr. Und ich habe das Gefühl, dass sich der Protest jetzt heute anders darstellt als 68 und dass wir da ein bisschen als Linke so ein bisschen hinterherhinken, was das angeht, was die Mobilisierung von vielen angeht, was die Nutzung von bestimmten Kanälen angeht, was unsere Sprache angeht und so weiter. Also dass wir da ein bisschen aufzuholen haben, aber insbesondere glaube ich, ein Projekt brauchen, eine Utopie, ein politisches Projekt, was man nach vorne stellen kann. Weil das sehe ich im Verhältnis zu 68 jetzt noch nicht. Vielen Dank. Dann würden wir in die zweite Runde übergehen, wo die Sprecher auf dem Podium aufeinander reagieren können. Will jemand anfangen? Sonst würde ich sagen, wir gehen die Reihe in derselben Reihenfolge durch. Ja, es sind natürlich jetzt eine Reihe Fragen aufgeworfen, sind etwas schwierig. Ich will mal so anfangen, da der Bezug von den Podiumsteilnehmern offenkundig der Marxismus ist, würde ich auch davon ausgehen, dass der entscheidende Kriterium ist, was Marx gesagt hat, dass die Geschichte der Gesellschaft eine Geschichte von Klassenkämpfen ist und dass dieser Klassenkampf hinausläuft auf den Sturz der Gesellschaft von Ausbeutung und Unterdrückung einer Mehrheit durch die Minderheit. Es hat er bezeichnet in einem System der Diktatur des Proletariats als Übergang zur klassenlosen Gesellschaft. Das hebt Marx hervor, dass das ist, was ihn jetzt von anderen utopischen Sozialisten und so weiter unterscheidet. Insofern finde ich den Ansatz von Unterbau sehr interessant in der Kritik an der 68er-Bewegung, als er tatsächlich auch von der Klassenfrage ausgeht dabei. Und ich finde, das ist auch in verschiedenen Punkten, kann ich das auch nachvollziehen, das finde ich auch richtig, diese Kritik daran. Meiner Meinung nach gilt es eben auch für die Frage, für die Lösung der Frauenfrage und überhaupt für den Bezug und die Wirksamkeit auch der verschiedenen Bewegungen, die wir zweifellos heute haben. Wir haben eine entwickelte Umweltbewegung, eine entwickelte Frauenbewegung, entwickelte antikapitalistische, antiimperialistische, antifaschistische Bewegung, das kennzeichnet die jetzige Situation. Und aber die Frage ist praktisch der Perspektive und des Wegs dazu. Wo ich nicht einverstanden bin bei Unterbau ist mit der Charakterisierung, welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind, dass die DGB-Gewerkschaften heute einen zwiespältigen Charakter haben, dass sie Ordnungsfaktor in diesem System sind, Das hat, hast du Jonathan auch mit seinen Worten beschrieben, dass sie, also gerade Integrationsmoment, also als ein richtiger Ordnungsfaktor, praktisch zur Disziplinierung der Kämpfe. Und dass aber das nichts ändert an dem Charakter, dass die Gewerkschaft die breiteste Klassenorganisation der Arbeiter, Beschäftigten, Werktätigen, Lohnabhängigen ist. Und insofern ist sie eine notwendige Organisationsform zur Entwicklung von einem Bewusstsein, von erstmal einem gewerkschaftlichen Bewusstsein, Teil einer Klasse zu sein, was sich sicher entwickeln muss zum politischen Bewusstsein. Deswegen bin ich nicht einverstanden damit, andere Gewerkschaften zu gründen. Also das größte Problem der Arbeiterbewegung ist ihre Spaltung durch verschiedenste Momente. Und ich war sehr viel international auch tätig für die MLPD und kenne das von vielen asiatischen Ländern, wo die Parteien alle parteigebundene, parteiabhängige Gewerkschaften haben. Und wenn die Parteien sich gespalten haben, dann wurden die Gewerkschaften auch gespalten. Die Arbeiter haben gesagt, warum müssen wir uns spalten im Betrieb? Wir sind eine Belegschaft, wir brauchen keine Spaltung, sondern Einheit. Und es ist nicht richtig, unserer Meinung nach, neue Gewerkschaften zu gründen, sondern wir müssen den komplizierten und schwierigen Weg gehen, die Entfaltung der Initiative der Mitglieder in diesen DGB-Gewerkschaften, in die DGB-Gewerkschaften den Geist des Klassenkampfs hineinzutragen und in Verbindung mit dem Kampf um Reformen sie zur Schule des Klassenkampfs zu machen und dann gegebenenfalls auch den gewerkschaftlichen Rahmen zu durchbrechen mit selbstständigen Kämpfen, verbunden mit politischen Kämpfen und so weiter. Ich kann jetzt nicht so lange sprechen, will nur noch eine Ergänzung machen. Unserer Meinung nach können die Gewerkschaften diesen Kampf zur Eroberung der politischen Macht nicht ohne eine Partei führen. Also wenn euer Ansatz ist, dass die höchste Kampfform der Generalstreik ist, dann fehlt der Kampf um die politische Macht. Und das können Gewerkschaften aus sich heraus nicht tun. Ansonsten finde ich das richtig, die Notwendigkeit der Herausbildung eines Klassenbewusstseins in der Arbeiterbewegung, auch in Verbindung mit Kampf und Reform. Ich will mal so weit im ersten Statement mich darauf beschränken. Vielen Dank. Dann gehen wir zum nächsten Sprecher. Ja, ich weiß nicht, wie gut mir das jetzt gelingt, hier irgendwie so all die Perspektiven zueinander in Bezug zu bringen und dazu was Eigenes zu sagen. Vielleicht ganz kurz als Replik auf das, was Klaus jetzt gerade gesagt hat. Also für uns ist tatsächlich der Bezugspunkt nicht einfach der Marxismus. Wir gehen davon aus, also um das, sagen wir, in den theoretischen Kontext einzuordnen, wir gehen davon aus, dass die Arbeiterbewegung historisch tatsächlich viel breitere Strömungen hervorgebracht hat und auch das Erbe von anderen Teilen dieser Arbeiterbewegung immer noch einen wichtigen Bezugspunkt für linke Politik darstellen soll. Jemand wie Bakunin war auch der Meinung zum Beispiel, dass die Analyse von Marx der kapitalistischen Realität und der kapitalistischen Produktionsweise tatsächlich die avancierteste sei. Ja, also insofern, wenn wir etwas über das Kapital erfahren wollen, müssen wir natürlich auf Marx zurückgreifen. Der zentrale Unterschied bestand darin, sich über die Transformationsperspektive uneins zu sein. Also die marxistische Position, die in Richtung zentrale Rolle der Partei und so weiter tendiert, also auch stärker wahrscheinlich eine Vorstellung davon hat, wie der revolutionäre Prozess, wie die Logik des revolutionären Prozesses mit der Diktatur des Proletariats auszusehen hat, wohingegen eben der gewerkschaftliche Ansatz oder der Ansatz der antiautoritären Strömung natürlich von Anfang an davor gewarnt hat, also wenn diese zentralisierten Strukturen, wenn derartige Tendenzen eine Revolution durchführen werden, wird das umschlagen in eine neue Form der Repression, der autoritären Herrschaft. Und also so wie diese Logik des revolutionären Prozesses sich also von Seite der Marxisten vorgestellt wurde, so wird sich der revolutionäre Prozess nicht durchsetzen lassen. Dass nicht alle Antworten von der antiautoritären Strömung der Arbeiterbewegung gegeben wurden, das ist, glaube ich, richtig. Ich glaube, wir stehen vor einer Situation, wo wir sehen, dass eben ein Weg, diesen revolutionären Prozess durchzuführen, tatsächlich in einem Desaster für dieses revolutionäre Projekt endet. Und hier haben wir natürlich unterschiedliche Auffassungen davon, wie diese historischen Erfahrungen zu betrachten sind. Also für uns ist es nicht die Entstalinisierung, die tatsächlich den Verrat des revolutionären Projekts darstellt. Für uns beginnen die Probleme natürlich viel früher. Welche Rolle dann in Kombination mit Parteien zu spielen welche Rolle dann auch Parteien in diesem Übergangsprozess spielen können. Ich glaube, da gibt es durchaus Ansätze, die da keine dogmatische Festlegung irgendwie so für sich reklamieren wollen würden. Aus unserem Ansatz ist es nur wichtig zu betonen, dass Parteien eben tatsächlich von ihrer Organisationsform her zu autoritäreren Strukturen neigen, zu einer nicht breiten Einbindung der Masse der Beschäftigten und dass entsprechend auch diese Organisierung am Arbeitsplatz, die Organisierung als Lohnabhängige ein zentrales Moment sein muss. Hier in der Hinsicht haben wir natürlich auch, also auf der Ebene, keinen Dissens, nur eben in der Einschätzung, ob die DGB-Gewerkschaften das leisten können oder nicht. Ja, wir sind eben der Meinung, dass gut, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Man könnte das wahrscheinlich noch weiter ausführen. Und stelle noch mal eine Frage an Ines, die ja, glaube ich, von von uns auf dem Podium hier eigentlich den affirmativsten Bezug zu 68 vorgestellt hat. Du hattest ja am Ende gesagt, dass es darum geht, das Erbe von 68 eben auch als Kulturkampf zu behaupten und dass es als Kulturrevolution verstanden werden müsse. Aus unserer Perspektive ist natürlich gerade die Verschiebung linker Projekte hin zu kulturellen Fragen auch ein zentrales Problem, was eben also das Zusammenbringen von gesellschaftlichen Kämpfen unserer Auffassung nach umso schwieriger macht. Und eigentlich, also gerade das, was linke Perspektiven, also was wir hier als proletarische Organisationsweise versucht hatten darzustellen, ausmacht, ist eben eine andere politische Grammatik. Eine, die eben tatsächlich, sagen wir, an den konkreten sozialen Positionen als Lohnabhängige anknüpft. Also meine Rückfrage wäre, ist es wirklich sinnvoll für die Linke, die Errungenschaften verteidigen zu wollen, indem wir uns weiterhin auf diese kulturalistische Logik einlassen, oder wäre nicht gerade ein wichtiger Gegenpol gegen rechte Tendenzen, die ja auch sehr gut leben können mit Perspektiven des Kulturkampfes, zu sagen, also das linke Programm müsste eben eigentlich eine andere politische Grammatik sein, die im Zentrum all dieser Kämpfe steht. Soweit erstmal. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ines. Ja, also ich würde erstmal auch Klaus darin mit ihm darüber einstimmen, dass ich den Gewerkschaftskampf, so wichtig ich ihn auch finde, den gewerkschaftlichen Kampf, ich war auch selber mal bei der GEW sehr aktiv. Ich finde auch, dass man die Chance nutzen sollte, in den Gewerkschaften aktiv zu sein und da in politischer Bildung und in konkreten Streiks, glaube ich, kann man schon was machen. Wäre also auch dagegen, eine neue Gewerkschaft zu gründen, und glaube auch nicht, dass der gewerkschaftliche Kampf allein ausreicht, sondern wie ich schon sagte, eigentlich eine politische Organisation immer darauf folgen muss, nicht nur, weil es noch ein Parlament gibt, sondern weil auf die Logik der gewerkschaftlichen Kämpfe, und damit komme ich zum nächsten Punkt, eben immer auf die Lohnarbeit fokussieren. Und eben, also eine der Hauptforderungen der Frauenbewegung war eben auch nicht nur die Lohnarbeit, sondern auch die Hausarbeit und jegliche anderen Arbeiten als Arbeiten und als politisierbare und organisierbare Tätigkeiten zu sehen. Und eben, wenn ich nur auf das Industrieproletariat schaue, oder also selbst wenn da Frauen arbeiten, die Frauen arbeiten eben nicht nur 8 Stunden im Betrieb, sondern sie arbeiten auch 8 Stunden zu Hause. Und das mündete in den 70er Jahren dann in dieser Forderung Lohn für Hausarbeit. Das kann man jetzt im Nachhinein klug oder nicht so klug finden, weil das dann natürlich auch einfach nur dann den Lohn da reingebracht hätte, aber die Verteilung vielleicht nicht verändert hätte. Aber in jedem Fall war das auch Teil des Kampfes, dieses Arbeitsfeld zu sehen. Und das sehe ich nach wie vor so, dass wenn wir als gewerkschaftlichen Kampf nur an der Lohnarbeit ansetzen, die Gesellschaft nicht grundlegend verändern werden. Und auch da dann wieder reinkommt, dass eben diese Art, wie das dann gesprochen wird, als Hauptwiderspruch oder Nebenwiderspruch, implizit da wieder hineinkommt. Und ich nicht, wenn ich von den Tätigkeiten der Menschen ausgehe, ich eben als Feministin oder als Marxistin-Feministin immer sagen muss, es geht nicht nur um die Lohnarbeit. Das heißt, dass auch die Sorgearbeit damit reinkommen muss. und dann eigentlich der gewerkschaftliche Kampf entweder so doll ausgeweitet werden muss, dass er politischer wird, oder dass man eben von Anfang an so eine politische Perspektive eben hat. Zu seinem Vorwurf, dass das dann zu kulturalistisch sei, ich glaube eben auch nicht, dass sich die Massen nur darunter erheben, wenn man ihnen sagt, es geht um deine Lohnarbeit und um deine materiellen Bedürfnisse. Ich glaube, dass wir eben, weil es 68 gab, gibt es jetzt diese ganzen kulturellen und identitätspolitischen Bedürfnisse, und das sind ja auch total legitim, dass ich als schwarze Frau nicht möchte, dass ich weiter diskriminiert werde, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern in allen anderen Hinsichten. Und ich glaube einfach, dass man das wieder ein bisschen zurückdreht und man in die Falle von Rechten geht, wenn man sagt, naja gut, das ist ja alles irgendwie Gedöns, also das sagen ja auch viele Linke, das ist alles nur Gedöns, konzentrieren wir uns wieder auf die Arbeiterklasse. Und ich finde das eben schwierig, also weil man, das ist ja eigentlich auch nicht schwer, verschiedene Kämpfe zusammendenken kann. Also ich weiß nicht ganz genau, warum das nicht gehen soll, und ich glaube eben, dass wir in einer politischen Perspektive das ganze Leben von Menschen vor Augen haben sollten und nicht nur ihr Leben in der Lohnarbeit. Und das, also das darf natürlich nicht abdriften in eine rein identitätspolitische Aufladung. Also das, die Gefahr sehe ich auch, und ich sehe auch die Vereinnahmung natürlich. Also das, was man dann sagen kann, das passt natürlich zum Neoliberalismus, wenn man einzelne Identitäten aufspaltet und das kann vereinnahmt werden von den Herrschenden und vom Kapitalismus. Das, die große Gefahr sehe ich auch. Und gleichzeitig müsste eine große Lehre aus 68 und auch aus den Fehlern der Arbeiterbewegung sein, diese Kämpfe mit aufzunehmen. Und zwar klug mit aufzunehmen, dass sie immer noch antikapitalistisch bleiben. Das wäre natürlich die große Herausforderung, dass man sich nicht danach wieder spalten lässt und dass sich nicht dann eine autonome Frauenbewegung oder eine autonome migrationspolitische Bewegung plötzlich ergibt, sondern dass man das zusammenbindet. Das glaube ich auch. Und ich weiß nicht, ob die neue Klassenpolitik der richtige Begriff dafür ist. Ich glaube nicht. Ich habe dagegen mal einen polemischen Artikel geschrieben in der AK. Aber also ich glaube, ich finde den Begriff nicht so gut. Aber wenn damit gemeint ist, diese Kämpfe zusammenzuführen, dann finde ich den sinnvoll. Ja. Okay, vielen Dank an die Sprecher. Dann würde ich damit das Podium an das Publikum öffnen und Fragen und Anmerkungen am besten nicht länger als 2 Minuten zulassen, worauf dann die Sprecher auch gegebenenfalls alle reagieren können. Gibt es denn Fragen? Der Herr hier vorne im blauen Hemd. Ah ja, genau. Ich muss sagen, ich gehöre selber zur 68er Generation. Ich bin Jahrgang 1950, habe hier auch in Frankfurt studiert, immer als Hintergrund. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin hier gekommen eigentlich, um eine Modernisierung des linken Gedankens zu erleben. Das, was hier diskutiert wird, Klassenkampf, entspricht meiner Meinung nach überhaupt nicht dem, was in der Partei Die Linke zum Beispiel stattfindet. Da ist das mit dem Klassenkampf zumindest sehr versteckt. Und was mir fehlt, hier 21. Jahrhundert, man müsste doch den Klassenbegriff von Marx, der ja aus dem 19. Jahrhundert stammt, auf die neue Zeit übertragen. Ich will mal sagen, ich würde das eher sagen, wir haben vielleicht eine Prekariatsklasse, eine neue, ja? Vielleicht als Namensgebung, wo man dann zum Beispiel auch Hausfrauen und so weiter zusammenfassen könnte, um das mal hier anzusprechen. Also da fehlt mir die Modernisierung. Und hier der Hinweis auf das Klassenbewusstsein, was man da entwickeln soll und so, das scheint mir auch nicht die Geschichte der 68er wieder zu spiegeln. Da ging es auch nicht in Wirklichkeit um Klassenbewusstsein, sondern um Befreiungskampf. Und da wurden einige Sachen meiner Ansicht nach, was die 68er-Generation falsch gemacht hat, nicht gesehen. was zum Beispiel meiner Ansicht nach nicht gesehen wurde damals. Die war sehr internationalistisch damals, die Linke, aber es wurde nicht differenziert. Also Freiheitskämpfer war auf Deutsch gesagt Freiheitskämpfer, und ob das, ob der Mann irgendwie, ob, oder ob die Gruppe auch ethische, moralische Grundsätze hatte, das wurde überhaupt nicht diskutiert. Und so wurden eben, ich sage mal, schlimme Leute, ich will das gar nicht ausführen, weiß jeder, was gemeint ist, wurden einfach als Freiheitskämpfer tituliert, und das war eben dann so. Und das wurde, und insofern gab es auch eben keinen ethischen, moralischen Rückhalt. Und so erkläre ich mir zum Beispiel, dass einige sehr Linke damals, das wurde ja auch hier angesprochen, die damals, also ich sage mal, RAF-Mitglieder und so weiter waren, dass die später hier stramme Rechte sind, was ja hier auch angedeutet worden ist. Das sind nur einige Beispiele, die ich sagen will. Also mir fehlt da ein moderner Ansatz und eine Neuinterpretation vielleicht mit Marx als ins 21. Jahrhundert. Das fehlt mir völlig bei dem Ansatz des Herrn von der MLPD. Und ein Wort, was Sie da auch genannt haben, ich sage mal, das ist für mich ein verbrannter Begriff. Ich sage mal, was Sie so genannt haben, ist das Wort von der Selbstkritik. Das ist für mich ein verbrannter Begriff, der in diesen stalinistischen Parteien, die es ja weltweit gab, sehr schlimm ausgelegt worden ist, sage ich mal. Nicht? Vielen Dank. Ich habe vergessen hinzuzufügen, wir werden immer eine Frage nehmen und dann die Podiumssprecher darauf reagieren lassen und dann die nächste Frage stellen, damit auf jede Frage geantwortet wird. Genau. Mag jemand antworten, wir anfangen? Gut, also ich nehme mal die ich bin auch der Meinung, dass man praktisch jetzt nicht einfach aus der 68er-Bewegung heraus jetzt einen Bezug zu heute herstellen kann, weil das würde 50 Jahre Entwicklung der Gesellschaft übergehen, die neue wesentliche Veränderungen und Erscheinungen hervorgebracht hat. Was die Modernisierung des marxischen Begriffs der Klassenstruktur angeht, dann berührt es nicht das Prinzip, dass der Kapitalismus, das System der Ausbeutung der Lohnarbeit, der gesellschaftlichen Produktion durch private Aneignung ist und der doppelten Ausbeutung und Unterdrückung der Frau in Verbindung mit der bürgerlichen Familienordnung. An dieser prinzipiellen Frage hat sich nichts geändert. Was sich sehr wohl geändert hat, sind praktisch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Wir haben heute einen staatsmonopolistischen Kapitalismus, wir haben eine Monopolisierung der Industrie, der Wirtschaft, wir haben Riesenmonopole und wir haben eine Arbeiterklasse, die weiterhin ausgebeutet wird. Woher sonst soll der Mehrwert kommen? Nicht vom Prekariat. Und diese Arbeiterklasse, die hat heute das entwickelte Kulturniveau. Sie beherrscht die modernste Produktion in den Riesenbetrieben. Das sind internationale Monopole weltweit. Und diese Arbeiterklasse ist ein internationales Industrieproletariat geworden. Und wer sonst hat ein Interesse an einer revolutionären Veränderung dieser Gesellschaft, als diejenigen, die A, die Träger dieser gesellschaftlichen Produktion sind und die Schaffung des Mehrwertes, dass die Kapitalisten sich aneignen, und diejenigen, die hochorganisiert in diesen Riesenbetrieben fähig sind, einen organisierten Kampf zu führen. Auf welche Organisationsstruktur soll dann Prekariat, wie sollen die denn einen Kampf entwickeln, eine Gegenmacht, wie Jonathan sagt, die überlegen ist der Herrschaft und der Diktatur des internationalen Finanzkapitals. Das kann doch nur eine hochorganisierte Arbeiterklasse sein. Und das ist der moderne Begriff von Marx, von der Arbeiterklasse. Und der Prekariat, dieser Begriff Prekariat, das gehört natürlich dazu, zu diesem System der kleinbürgerlichen Denkweise. Es sollte eigentlich gar keine Arbeiterklasse mehr geben. Nach dem Zweiten Weltkrieg durfte man nicht von Klassen reden, sondern nur noch Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Da gab es keinen Klassenkampf, da gab es nur Verteilung. Und alles das ist ein Bestandteil dieses Systems der kleinbürgerlichen Denkweise, was darüber hinweggehen sollte, dass wir hier nach wie vor eine Diktatur der Monopole über die gesamte Gesellschaft haben. Und dieser Frage, der kann ich, wie soll ich dieser Frage jetzt anders antworten, dadurch, dass ich jetzt praktisch versuche, anstelle der Arbeiterklasse irgendwelche Träger oder oder diese Theorie, die am meisten unterdrückt und ausgebeutet sind, die Ärmsten, ist das revolutionärste Subjekt. Diese Theorie gibt es auch, wird auch in Asien zum Teil noch verbreitet. Dieser Automatismus existiert aber nicht, dass je größer die Armut, umso stärker die Revolution und umso höher das revolutionäre Bewusstsein der Massen. Zu der Frage nach, also ob dieser Kampf sich auf die Lohnarbeitsverhältnisse beschränken kann. Also ich denke, dass es auch in der Geschichte der Arbeiterbewegung tatsächlich zahlreiche Beispiele dafür gab, wie eben auch zum Beispiel Menschen, die keine Lohnarbeit hatten, mit einbezogen werden können, wie daraus gemeinsame Kämpfe entwickelt werden können, die allerdings trotz allem zentral auf diese Sphäre zugeschnitten waren, wobei natürlich andere Bereiche, wie zum Beispiel die Wohnsituation, unserer Meinung nach auch als eine Form der Klassenpolitik begriffen werden sollte. Also insofern hätten wir da schon einen heterogenen Ansatz, der versucht, diese anderen Perspektiven mit einzubringen. Zu der Frage, ich meine, das wäre jetzt wahrscheinlich auch eine zu breite Diskussion. Soweit ich weiß, war zum Beispiel LaSalle derjenige, der damals gefordert hatte, dass Frauen nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden sollten, da die Konkurrenz zunehmen würde auf dem Arbeitsmarkt und eben also Frauen tatsächlich eher zu Hause dafür da sein sollten, die Arbeiter zu versorgen und dafür zu sorgen, dass sie halt irgendwie zu Hause sich erholen können, wohingegen Marx eben immer den Anspruch vertreten hat, nein, es geht darum, dass eben alle Leute in die Arbeitssphäre integriert werden, sodass das die Grundlage für einen gemeinsamen Kampf wird. Und ich glaube, dass solche Forderungen wie zum Beispiel ein Recht auf Arbeit und also die Möglichkeit, dass tatsächlich verschiedene, also auch diejenigen, die heute ausgeschlossen sind von dem Arbeitsmarkt, auf diese Art und Weise mit einbezogen werden können in eine Grundlage für gemeinsame Kämpfe bei gleichzeitiger Arbeitszeitverkürzung, dass solche Perspektiven zum Beispiel mir vielversprechender erscheinen als diese Spaltung, die, glaube ich, tatsächlich auch aus faulen Kompromissen der Sozialdemokratie oftmals entstanden ist, also dass Frauen eben dazu gebracht werden, zu Hause zu bleiben, dass die weiter aufrechterhalten wird und zementiert wird, indem man dann versucht, irgendwelche kompensatorischen Mechanismen dafür zu finden. Also das ist jetzt nicht die Unterbauperspektive, aber das wäre die Art und Weise, wie ich denke, dass man eher darüber nachdenken sollte. Also eher eine Grundlage dafür schaffen, einen gemeinsamen Kampf führen zu können, statt eben bestimmte Bereiche davon einfach weiterhin auszuschließen und das dann noch irgendwie so zu kompensieren. So, das nur als Beitrag dazu. Ja, ich würde noch nur kurz zur Modernisierung des Klassenbegriffs oder sagen, dass was wir jetzt seit 30 Jahren im Argument diskutieren, deswegen habe ich das Gefühl, ich müsste das sagen, dass natürlich analytisch, so wie Klaus es gesagt hat, der Klassenbegriff der gleiche bleibt wie bei Marx, also dass je nachdem, in welchem Verhältnis man zu den Produktionsmitteln steht, natürlich entweder auf der einen oder auf der anderen Seite steht, das ist analytisch genauso geblieben wie vorher, aber natürlich die Produktionsweise sich extrem geändert hat, also dass es einfach eine Revolutionierung in den technischen, in den Produktivkräften gab. Und das ist, glaube ich, eigentlich ein sehr marxistischer Ansatz. Das ist aber nicht in der Linken nicht so viel diskutiert, weil man eher darüber redet, dass irgendwann kam der Neoliberalismus und man weiß nicht genau, was das ist. Was aber auch passierte in den 70ern ist eben diese Änderung der Produktionsweise von der fordistischen nach Fabrikarbeit ich kann das jetzt nicht so lang ausbreiten, aber jedenfalls von der fordistischen zu, was jetzt viele postfordistisch nennen. Postfordistisch hilft einem aber als Begriff jetzt erstmal gar nichts, weil das heißt halt nur anders als im Fordismus, aber wenn man es ein bisschen konkreter fassen will, und im Argument nennen wir das eben Hightech-Kapitalismus, ihr könnt es jetzt auch digitalen Kapitalismus nennen, das ist nicht so entscheidend. Entscheidender ist aber, dass die Produktivkraftentwicklung sich so rasant ändert, dass sich eben auch die Arbeiten ändern und dass also dieses Industrieproletariat, was es global noch gibt und bestimmt revolutionäre Möglichkeiten hat, aber dass wir in Deutschland eigentlich ein schwindende produzierende Industrien haben und dafür ganz viele andere Bereiche, die gehören faktisch immer noch zur Klasse, wenn man das eben also so als Analysemittel sehen will, aber die sind so anders angestellt, dass sie natürlich nicht mehr auf gleiche Weise zu organisieren sind. Die sind halt nicht mehr in einem riesigen Betrieb und man kann nicht mehr vor den Betriebstoren stehen und 10.000 Leute auf einmal erreichen, sondern die arbeiten eben zu Hause oder die arbeiten im Dienstleistungssektor oder die fühlen sich auch selber, weil das ist dann wiederum die neoliberale Ideologie, die fühlen sich dann auch selber als Unternehmer, Gott, irgendeine Start-ups von sich selbst, und das ist natürlich schwierig, dann denjenigen zu sagen, aber eigentlich bist du doch Arbeiterin oder Arbeiter. Insofern würde ich schon sagen, dass es linke Debatten um die Modernisierung des Klassenbegriffs gibt, aber dass vielleicht die avancierteste Version nicht gerade in der Partei Die Linke stattfindet zurzeit, aber auch nicht in vielen anderen Organisationen. Also dass es da auch Nachholbedarf gibt und Klärung finde ich auch, weil viele der dann, also ich finde auch Prekariat eben dann nicht, wie soll ich sagen, ist vielleicht auch nicht der beste Begriff, weil eben dann dieser Klassenbegriff wiederum wegfällt. Also das ist, ja. Ja, also das nur dazu, es gibt ja schon Debatten, den Begriff zu erneuern oder nicht. Ja. Okay, dann gut. Vielen Dank an die Sprecher. Gibt es weitere Fragen? Da vorne. Die Frage war ja, dass, jetzt muss ich den Faden wieder finden, wenn ich diesen Begriff Partei so eng fasse, dass ich sage, der hat ja gar keinen Bezugspunkt zu anderen Punkten und auf die Gewerkschaft als Kampforganisation alleine ausweiche und sage, ich brauche für die Führung des Klassenkampfs überhaupt keine Partei mehr. Sondern die also so habe ich es jetzt verstanden, sondern die Gewerkschaft ersetzt das. Dann ist es meiner Meinung nach entweder eine Unterschätzung des Klassengegners, wie strategisch ausgefeilt und also wie dieser Kampf auch geführt werden muss. Das andere ist, es ist ein enger Begriff von Partei. Denn diese Partei muss ja auf vielfältige Weise sowohl in der Gewerkschaft verbunden sein, als auch in Bündnissen und muss sich ganz anders öffnen. Und das ist das, was jetzt auch die MLPD mit der Teilnahme am internationalistischen Bündnis macht, dass wir ganz viele solche Zusammenschlüsse brauchen, wo wir in einer offenen Auseinandersetzung zu den unterschiedlichen weltanschaulichen, ideologischen Fragen zu einem gemeinsamen praktischen Konsens kommen. Also einer praktischen Zusammenarbeit, die angesichts der objektiven Entwicklung momentan mit zunehmender Faschisierung des Staatsapparates, mit zunehmenden Angriffen bitter nötig ist. Und wir uns ja konkret damit befassen müssen, wie wir diese Situation beantworten als gesellschaftsverändernde Kräfte und wie wir uns dazu zusammenschließen und die Auseinandersetzung in praktischen Formen auch weiterführen. In der Einheit zwischen der Auseinandersetzung und praktischen Formen der Zusammenarbeit, wie ihr dazu steht. Vielen Dank. Ja, klar. Ja, finde nach wie vor am sinnvollsten, wenn man über Partei und Bewegung oder Partei und Gewerkschaften nachdenkt, Rosa Luxemburgs Vorstellung von revolutionärer Realpolitik, also davon zu sagen, was die Sozialdemokratien vergessen haben, ist irgendwie ein Ziel, worauf sie hinarbeiten, sondern die Reform ist das einzige Ziel geworden. Das heißt, eine sozialistische Partei bräuchte schon eine Vorstellung von einem Ziel, aber darf sich nichts darüber vormachen, dass gerade in den jetzt in Europa die Erstürmung des Winterpalais keine, also eine Revolution als solche, als Kampfrevolution als solche, wenn wir jetzt den Bundestag stürmen würden, hätte das wahrscheinlich keine wirklich nachhaltigen Effekte, und dass wir uns also über die Reformziele, über die einzelnen Schritte schon auch Gedanken machen müssen, halte ich immer noch für eine kluge Idee, das zusammenzubringen als revolutionäre Realpolitik. Und gleichzeitig aber, das ist so ein bisschen der anarchistische Touch bei Rosa Luxemburg vielleicht, die den Anarchosyndikalismus sehr kritisierte, aber trotzdem gesagt hat, dass natürlich die Spontaneität und der Massenstreik extrem wichtig sind. Also, und dass es eine Partei braucht, die das aufgreift, diesen Impuls, aber dass der allein nicht ausreicht, aber dass diese, wenn es solche Bewegungen gibt, und das kann man nicht am Reißbrett planen, dann müsste die Partei vorher schon in der Lage gewesen sein, durch Schulung und so weiter das aufzunehmen. Also ich glaube, insofern ist das vielleicht, ich weiß nicht, wie nah das an dem Konzept der MLPD ist, aber finde ich nach wie vor in der Theorie zumindest irgendwie ganz klug, kann mir aber gerade keine Partei vorstellen, die das so macht. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich eine befriedigende Antwort darauf habe, und ich muss auch gestehen, dass es jetzt nicht die offizielle Unterbauposition diesbezüglich gibt. Ich meine, wir sagen, wir setzen eine Priorität, und die besteht darin, aufzeigen zu wollen, dass Gewerkschaft eben etwas anderes sein kann, als was wir gegenwärtig darunter verstehen. Also Sie hatten ja gerade gesagt, wir hätten einen zu engen Begriff von Partei. Wir, also unserer Organisation, diesem Organisationsansatz liegt die Auffassung zugrunde, dass in weiten Teilen des linken Spektrums tatsächlich ein viel zu enger Begriff der Gewerkschaft vorherrscht, dass eben Gewerkschaft durchaus eine Organisationsform sein kann, die sich nicht nur um, sagen wir jetzt, die Erhöhung von Löhnen einsetzt, also dass nicht einfach irgendwie so diese Art von Fragen von der Partei behandelt werden können, sondern es geht auch darum, die Gestaltung der Betriebe im Alltag tatsächlich anleiten zu können. Es geht auch darum, dass es mit politischen Forderungen verbunden werden kann. Also sprich, unsere Priorität ist zunächst einmal, einen weiteren Gewerkschaftsbegriff wieder in die linken Diskurse durch das Aufzeigen praktischer Beispiele mit einzubringen. Ob tatsächlich, wenn diese Bewegung an Macht gewinnt, wenn wir tatsächlich eine Organisationsmacht, eine organisierte Bewegung wieder haben würden, und momentan sind wir extrem weit davon entfernt, ob dann in solchen Situationen gegebenenfalls auch parlamentarische Politik ein Mittel der Wahl für revolutionäre Politik sein muss, ja. Das will ich jetzt gar nicht vorentscheiden. Ich glaube nur, das Wichtige wäre zu sehen, dass die wirkliche gesellschaftliche Veränderung nicht durch das Anwachsen der Partei stattfinden kann. Also wenn eine neue Ordnung aufgebaut werden soll, dann denke ich, dass das eben in horizontaleren und also die wirklichen Menschen mehr mit einbeziehenden Organisationsformen stattfinden muss, und dass deswegen also dieser Ansatz tatsächlich unserer Auffassung nach Priorität haben sollte für die nächste Zeit. Und ja, deswegen, also keine befriedigende Antwort, ich kann da jetzt auch keine Antwort drauf geben, aber einfach eine andere Priorität, die wir mit unserem Organisationsansatz verbinden. Also nochmal zu der Frage, Stürmers Winterpalais, des zweifellos keine Musterrevolution für die heutige Situation. Das haben wir auch nie so gesehen. Es gilt der Grundsatz, dass es keine Revolution ohne oder gegen den Willen der Massen geben kann und wird. Und dass für eine Revolution auch notwendig ist, eine objektive Situation, wo die Herrschenden nicht mehr in der alten Weise regieren können und die Massen nicht mehr in der alten Weise leben und beherrscht werden wollen. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist die, dass praktisch das Klassenbewusstsein und das Bewusstsein nicht nur in der Arbeiterklasse, sondern irgendwann mal so sagen wir, in der breiten Masse der Bevölkerung entwickelt ist, dass dieses System keine Lösung zu bieten hat. Und das finde ich, diese Frage müssen alle Bewegungen für sich beantworten. Also meiner Meinung nach muss die Frauenbewegung die Frage beantworten, kann die angestrebte Gleichberechtigung der Frau ohne Befreiung der Frau vom System der doppelten Ausbeutung und Unterdrückung erreicht werden, ja oder nein? Also kann die nur erreicht werden mit der Abschaffung dieses kapitalistischen Systems der Ausbeutung und Unterdrückung, was basiert ist auf dem System der Lohnarbeit und der gesellschaftlichen Lohnarbeit und der privaten Reproduktion und Produktion des Lebens, was in die Familie gesehen ist. Die Umweltbewegung muss sich die Frage beantworten, kann der Übergang in die Umweltkatastrophe verhindert werden, solange dieses kapitalistische System sämtliche Umweltfragen dem Profit unterordnet? Die Antwort muss sagen, nein. Deswegen muss die Lösung, die Verhinderung der globalen Umweltkatastrophe verbunden werden mit der Systemfrage. Wir brauchen dazu ein anderes System. Kann die Frage von Krieg und Frieden entschieden werden, ohne die Beseitigung des Imperialismus, der heute praktisch mit dem, ihr seht, erlebt es alle, einen neuen internationalen Konkurrenzkampf sehr wohl in der Vorbereitung eines dritten Weltkrieges sich befindet, weil praktisch diese Krisenhaftigkeit des Systems sich ausbreitet. Das heißt, die Schlüsselfrage ist doch die, dass diese Bewegungen, die sehr wohl eine Einheit bilden im Kampf um Reformen, um Verbesserung und Veränderung im Rahmen dieses kapitalistischen Systems doch sich dadurch verbinden müssen, dass sie zu dem Ergebnis kommen, wir müssen gemeinsam einen antikapitalistischen Kampf führen mit einer revolutionären Perspektive. Und da sehe ich eben die Bedeutung der Partei, die praktisch diese Strategie und Taktik entwickeln muss, in der Lage ist, auch das so zu führen, dass es zum Erfolg führt. Und die Massen befähigt sind, tatsächlich ihre eigene Gesellschaft aufzubauen. Also die künftige sozialistische Gesellschaft wird nicht nach einer Idee aufgebaut, sondern die müssen nach den Vorstellungen, die die Massen selber entwickelt haben, wie ihre Gesellschaft aussehen soll, entwickelt werden oder sie wird nicht entstehen und sich entwickeln können. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Da hinten im weißen T-Shirt. Ja, vielen Dank für das Podium bisher. Meine Frage richtet sich auf die Veränderungen der Positionen der Linken seit 68. Also wenn man sich eine Reihe von Positionen und klassischen Kämpfen der Linken anschaut, insbesondere was Meinungsfreiheit und bürgerlich-liberale Rechte angeht, dann scheint es so, dass sich seit 68 diese Positionen der Linken quasi um 180 Grad teilweise verändert haben. Also im letzten Jahr haben wir Proteste in Berkeley gesehen, die Sprechverbote für Rechte gefordert haben, die für die Aufhebung gewissermaßen von Meinungsfreiheit in bestimmten Fällen eingestanden sind, während genau an derselben Stelle 68 eben für weitgehende Sprechfreiheit an der Universität dafür eingetreten wurde, dass Leute aller politischer Orientierung gewissermaßen frei und straffrei sprechen dürfen. Meine Frage, ist es ein Fortschritt der Linken seitdem oder wie stellt ihr euch? Seht ihr da eine Veränderung, die stattgefunden hat? Oder wie verhaltet ihr euch dazu? Vielen Dank. Sollen wir anfangen? Dass in der Veränderung der Linken manche Opposition nicht beobachten, also in den 60er Jahren haben wir mal. Die Frage nochmal, ja. Ich finde die Frage tatsächlich super interessant und ich glaube, dass sie auch berechtigt ist und auch, dass sie wichtige Phänomene oder Entwicklungen in den Blick nimmt, die wir reflektieren sollten. Also wenn ich jetzt versuche, eine Antwort darauf zu geben, dann kann ich das nicht von Seiten des Unterbaus tun, das wäre nur meine persönliche Einschätzung. Insofern weiß ich nicht, ob das tatsächlich der richtige Rahmen dafür wäre. Will jemand anders? Ja, ich will es hören. Ich würde es gerne machen. Also ich denke schon, dass sich linke Positionen in Widersprüche verlaufen haben und dass bestimmte Reflexe, Abwehrreflexe, eigentlich auf eine tiefe Verunsicherung im Hinblick auf die eigene Position hindeuten. Also meine Analyse wäre, dass die Perspektive, also was eigentlich eine Überwindung dieser Gesellschaft ausmachen soll, also welche Art von Überwindung der existierenden Ordnung eigentlich angestrebt wird, dass dieses Projekt in weiten Teilen linker Gruppen überhaupt nicht mehr als Orientierungspunkt fungiert. Also man hat keine Vorstellung mehr, wie diese kapitalistische Produktionsweise überwunden werden soll, welche andere Form der Vergesellschaftung eigentlich angestrebt wird. Ich glaube, das hat mit unaufgearbeiteten Traumata aus der eigenen linken Geschichte zu tun. Also insbesondere natürlich der Erfahrung, dass die revolutionäre Bewegung in eine neue Form von autoritärer, totalitärer Herrschaft umschlagen konnte. Deswegen werden halt solche Vorstellungen wie planwirtschaftliche Organisierung und so weiter überhaupt nicht mehr gedacht. Also es gibt, das existiert auf dem Horizont linker Bewegung heute viel zu selten. Genauso wie eben die strategische Perspektive oder sagen wir die Transformationsperspektive. Also wie wäre es denn eigentlich möglich, einen solchen Weg einzuschlagen, weitgehend nicht existent ist. Also es sind ja irgendwie so Forderungen, die sich auf den jeweiligen Moment beziehen und also nicht eine weitergehende Perspektive mit sich bringen. Also sprich, ich glaube, in programmatischer und strategischer Hinsicht gibt es einfach eine sehr, sehr tiefe Verunsicherung linker Position. Und ich denke, dass es oftmals darauf hinausläuft, dass man versucht, sich einfach spiegelbildlich zu rechten Positionen zum Beispiel zu verhalten. Also einfach das Gegenteil davon als Position für linke Positionen zu erklären, was eben Rechte sagen. Wobei man natürlich, also wenn man sich immer nur spiegelbildlich verhält, man also gleichzeitig das Terrain der Argumentation eigentlich weiterhin der Gegenseite überlässt, also das zu definieren. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine eigene Form der Politisierung, wir bräuchten also eigene Schwerpunktsetzung. Aber ich denke, also dass sowas häufig nicht passiert, sondern dann eben mit derartigen Abwehrreflexen und also eben spiegelbildlichen Positionen beantwortet wird, das scheint mir tatsächlich ein Symptom einer tiefsitzenden Verunsicherung zu sein. Und das wird dann kaschiert durch also besonders lautes oder militantes Auftreten, aber in Wirklichkeit versteckt sich dahinter eben eine tiefe Unsicherheit. Vielen Dank. Ja, wenn man das etwas global betrachtet, hat auch folgender Prozess stattgefunden. Erstens, alle ehemals sozialistischen Länder sind in eine bürokratische Diktatur verändert worden, die den Charakter eines staatsmonopolistischen Kapitalismus eingenommen hat. Das heißt, was heute als Repression, als Diktatur, als Eigenschaften des Sozialismus hier landläufig betrachtet wird, sind die Erscheinungsformen der DDR, der Sowjetunion, nach 1956, das heißt also einer Bürokratenherrschaft, die nach der, die Macht ergriffen hat in ehemals sozialistischen Ländern. Das ist das erste Problem. Und das hat natürlich dazu geführt, zu einem Niedergang der internationalen Bewegung, auch diese revisionistische Entartung, die auch in Deutschland in der KPD stattgefunden hat. Dann hat es einen neuen Ansatz gegeben mit diesen marxistisch-leninistischen Gruppchen überall, ich habe das gesagt, die erstmal eine heillose Zersplitterung, das ist auch eine internationale Erscheinung, gegeben hat, weil es Gruppchen waren, die diesen Vorgang der Restauration, die Ursachen, warum die neue Bürokratie die Macht erobern konnte, in diesen Ländern nicht untersucht haben. Deshalb haben wir analysiert, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen belegt, als Grundlage. Und dann Welche Schlussfolgerungen sind daraus zu ziehen? Und dieser Niedergang dieser marxistisch-leninistischen Bewegung, mit dieser Zersplitterung hier, das ist die Phase, in der wir uns seit ungefähr 10 Jahren befinden und die überwunden wird. Die international überwunden wird durch den Aufbau neuer Parteien, marxistisch-leninistischer Parteien. Das ist ein weltweiter Prozess. Ich habe gesagt, es gibt inzwischen 51 Organisationen in über 30 Ländern, die sich da zusammengeschlossen haben. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Verarbeitung und einen neuen Aufschwung dieser Bewegung erlebt. Ich habe jetzt verschiedentlich gehört, ja, haben gar keine Vorstellung, was soll das denn sein, die MLPD oder welche Eigenschaften, welche Merkmale. Ich möchte Ihnen allen anbieten, sich das Programm der MLPD mitzunehmen. Sie können das gerne gegen einen Spendenpreis oder so vorne an unserem Büchertisch haben. Und da ist nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis, die Arbeitsweise, die Organisationsstruktur und diese ganzen Merkmale dieser Partei neuen Typs im Einzelnen dargelegt. Und ich fände es richtig, dass man sich auch damit mal beschäftigt, statt einfach nur so eine Abwehrhaltung, ja irgendwie mit den Parteien, das ist irgendwie nicht das Richtige. Und wir müssen irgendwelche Organisationsmodelle im Kopf entwickeln oder so. Fände ich das eigentlich seriös und richtig, sich damit zu beschäftigen und damit sich auch mit der MLPD auseinanderzusetzen, mit eigenen Meinungen, Kritiken daran, in einen Dialog zu treten mit diesem Konzept der Partei neuen Typs. Also vielleicht nur kurz, wenn die dahinterliegende Frage war, ob man mit Rechten reden sollte oder also weil ich glaube, ich stimme dir überein, dass das eine ziemliche Verunsicherung von Linken ist, wenn sie also einfach so ein Sprechverbot aussprechen, weil man der Position oder dem Streit mit Rechten oder anderen aus dem Weg gehen will. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Und trotzdem gibt es auch Momente, wo ich sagen würde, dass mit Rechten reden keinen Sinn hat, weil es einfach nach einer ganz, ganz anderen Logik folgt und es nicht darum geht, sich gegenseitig zu überzeugen oder irgendwie so, sondern dass ich mir vorstellen kann, dass es für manche Momente sinnvoll sein kann, zu sagen, also da gibt es keinen Austausch, warum sollen wir das machen? Aber deine Frage zielt wahrscheinlich eher darauf, warum Linke dann selber in autoritäre oder also so Verbotsverhalten. Darüber hinaus, also so Sprechverbote oder Redefreiheit war das eine Thema, das andere Thema ist, wenn man sich anguckt, was Linke wie Sartre und so weiter in den 60er Jahren an Aktivismus beispielsweise im Zusammenhang von Entkriminalisierung von Pädophilie und so gemacht haben. Also heute könnte man behaupten, dass die Linke gewissermaßen der Vorreiter des Kampfes für die Kriminalisierung all solcher Sachen ist. Also es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe Beispiele, die man aufzählen könnte. Einfach gewissermaßen die Frage an euch gewesen, ob ihr diesen Umschlag der Positionen als Fortschritt seht oder wie ihr das bewerten würdet, woher der kommt. Ich glaube wirklich, dass man das nicht so einseitig sagen kann als Fortschritt oder als Rückschritt, sondern also ich glaube, ich weiß nicht, wenn das so als Stichwort Pädophilie oder so, glaube ich, hat die Linke auch so sehr, sehr viel aufgearbeitet und dann kann man immer wieder sagen, das eine schlägt in diese eine Seite, dass das übertrieben ist oder in die andere Seite, dass das Verbot, also noch rigidere Strafen fordern und so. Ich glaube, das sind so diese beiden Extrempole. Die meisten Linken sind ja ambivalent, was irgendwie so freiheitliche und also so, weißt du, ich finde das schwer zu beantworten, weil ich nicht so richtig sehen kann, dass es so einen krassen Umschlag gibt. Ich weiß, also das wäre nicht so meine Deutung. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay. Dann würde ich noch eine Frage aufnehmen und würde vielleicht in der nächsten Runde selber noch eine stellen, falls ihr mir das erlaubt. Dann letzte Frage aus dem Podium in dem schwarzen Hemd. Ich habe vielleicht im Anschluss an Jonathan Klein die Frage auch nochmal, gab es jemals also historisch, Sozialismus, also all das, was überall beschrieben wird, was man anstrebt, das ist die erste Frage, gab es das? Und wenn es das nicht gab, dann gab es auch keine Entartung des Sozialismus, sondern es ist diese spezifische Transformation, also alles, was da kam, ist dieser spezifischen Transformation womöglich inhärent, Folter, Terror, Massenmord, Unfreiheit und so weiter. Das ist eine offene Frage. Niemand hat die bis heute beantwortet. Ich kenne die Antworten nicht. Und ich stimme Jonathan Klein auch zu, dass das historische Projekt, ich weiß nicht, wann hat es angefangen, 1917 oder mit der Pariser, nur wie auch immer. Also es hat mal angefangen irgendwann, also so im Rahmen von 100, 200 Jahren. Und es ist weder ver- noch bearbeitet in meinen Augen. Also alle wollen irgendwas, alle sind sich sicher, was sie wollen und wohin sie wollen. Aber niemand hat für mich bis heute plausibel erklärt, was da eigentlich bisher geschehen ist. Und wenn das so ist, dann können Parteien, Bewegungen, egal wie viele Programme sie geschrieben haben, egal wie dick diese Programme sind, ja, in meinen Augen nicht an dem alten Modell der Revolution oder überhaupt an dem Begriff der Revolution in dieser Weise, was ja oft auch noch historisch verknüpft wird, festhalten. Und ich weiß, das würde den heutigen Abend sprengen, diese Fragen alle zu beantworten. Ich möchte nur davor warnen, zu schnell so nochmal so ganz schnell über Hegel, Quantität, Qualität, Dialektik und Sprung und alles wird gut und alles wird schön und wir müssen nur daran glauben und alle davon überzeugen und so ein bisschen intrinsisch in den Gewerkschaften so ein bisschen Nachhilfeunterricht geben, dass mit Lenin gesprochen also dieses drehtionistische Bewusstsein in so ein Klassenbewusstsein wird und wenn alle mitmachen, dann kriegen wir eine tolle Party. So, also ich bin mir da unsicher und ich habe große Angst davor, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, der letzte Teil der Frage war ja nicht an mich gerichtet, aber also die Frage zum Begriff des Sozialismus, ich meine auch wiederum, das ist jetzt keine offizielle Unterbauposition, für mich ist die Position prägend gewesen von Cornelius Castoriadis in dieser Hinsicht, der eben tatsächlich in den 50er Jahren gesagt hat, die Erfahrung der russischen Revolution bringt uns insofern voran, als wir jetzt wissen, was der Sozialismus nicht ist und was er nicht sein darf und wir die Lehren daraus ziehen müssen. Und also für ihn bedeutet eben, also das, dass die Vorstellung dessen, was eigentlich der Sozialismus sein soll, viel spezifischer, viel konkreter gefasst werden muss, als es vorher der Fall war. Auf ähnliche Art und Weise sagt auch zum Beispiel Karl Korsch ja schon 1912, dass eigentlich diese Vorstellung, die man sich vom Sozialismus gemacht hat, viel zu viel offen lässt. Also als rein negative Definition, Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln, dass das nicht der Orientierungspunkt sein kann, sondern dass wir eigentlich eine genauere Vorstellung davon haben sollten. Ich würde sagen, vor dem Hintergrund der Erfahrung einer bürokratischen und ich würde sagen totalitären Herrschaft, die meines Erachtens nicht erst 1956 natürlich begann, sondern weitaus vorher, müssen wir klar definieren, dass sich der Sozialismus auch in Abgrenzung zu einer solch bürokratischen Herrschaft verstehen muss, dass er die Selbstverwaltung und Selbstregierung der Menschen in den wesentlichen gesellschaftlichen Bereichen, die eben formalisiert sind in der modernen Gesellschaft, bedeuten muss und dass wir Formen finden müssen, die eben tatsächlich diese Art von Selbstregierung ermöglichen. Historisch gesehen ist das die Erfahrung der Räte gewesen, die mit diesem Anspruch angetreten ist. Und ich denke, dass wir an diesen historischen Erfahrungen anknüpfen müssen, um die Vorstellung davon, was denn der Sozialismus ist und sein sollte, wieder zu aktualisieren. Soweit vielleicht. Also natürlich hat es einen Sozialismus gegeben und Es stimmt überhaupt nicht, dass keiner das untersucht hat und analysiert hat. Es gibt das Buch Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion, das ist allseitig analysiert, historisch aufgearbeitet, einschließlich einer prinzipiellen Kritik auch an den Fehlern und Versäumnissen und bis hin zu Verbrechen, die im Sozialismus in der Sowjetunion passiert sind. Also man muss sich aber bitte damit mal beschäftigen, wenn wir einfach mir nur nicht hier so sagen, es hat bisher noch keiner analysiert, dass es einen Sozialismus gab und dass es eine Entartung gegeben hat. Wie will man denn überhaupt erklären, wenn das nicht die gewaltigste Entwicklung der Initiative und der Selbsttätigkeit der Massen in der Sowjetunion gewesen wäre, dass dieses Land aus einem der rückständigsten Agrarländer zu einem Land sich entwickelt hat, was in der Lage ist, den gesamten Imperialismus und Hitlerfaschismus zu besiegen. Wir säßen hier nicht, wenn es nicht die Sowjetunion unter Führung Stalins gegeben hätte, die maßgeblich den Hitlerfaschismus geschlagen hätte, dann säßen wir jetzt noch im Faschismus hier. Also man muss auch mal die historischen Tatsachen sich ins Auge fassen. Dieses Land konnte doch nicht durch eine repressive Politik von oben die Massen zwingen, einen sozialistischen Aufbau zu machen, der praktisch so weit sich entwickelt hat zu einem hochindustrialisierten Land. Es war das Land mit dem entwickelsten Naturschutz und Umweltschutz, den es überhaupt in den damaligen Situationen gegeben hat. Und alles das sind Tatsachen und Fakten. Und es ist natürlich geschuldet, dieser antikommunistischen Grundprinzip, vor allem der Bundesrepublik Deutschland ist auf der Basis Antikommunismus gegründet, dass man sich ganz leicht gemacht hat. Man hat den Kampfbegriff der Trotzkisten Stalinismus entwickelt. In dem Moment, wo man dieses Wort gebraucht, hat man es überhaupt nicht mehr nötig, sich mit irgendwas noch auseinanderzusetzen. Damit ist praktisch alles erledigt. Also ich will nochmal das deutlich machen, dass also diese These, dass es immanent ist. Natürlich muss, wenn die alten Herrscher gestürzt sind, muss eine Diktatur des Proletariats stehen, weil die natürlich sich nicht mit zufrieden geben. 1917 waren 3 Jahre des Bürgerkriegs, wo die westlichen Imperialisten einmarschiert sind in das Land und das Land mit einem blutigen Krieg überzogen haben. Und natürlich geben die nicht freiwillig auf, die heute bereit sind, die Menschheit in Ruin zu stürzen, mit Kriegen zu überziehen, die Umwelt zu zerstören auf Kosten der Menschen, wenn denen die Macht aus den Händen genommen wird. Natürlich muss ich ein Organ haben, die verhindert, dass die wieder an die Macht kommen, aber praktisch gestützt, und das letzter Satz jetzt, gestützt auf die Initiative und die Selbstorganisation der Massen. Und der prinzipielle Fehler in der Sowjetunion und der Stalin war, dass er statt die Mobilisierung der Kontrolle von unten und der Massen sich gestützt hat auf den Staatsapparat und den Geheimdienst und der Meinung war, er könnte durch eine Repression dieser Reaktion und dieser entstehenden Bürokratie mithilfe des Staatsapparates in den Griff bekommen. Das war ein grundlegender Fehler und den gilt es auch nicht zu beschönigen, der ist aber nicht immanent in den Prinzipien des Sozialismus. Würde ich noch eine eigene Frage stellen, und zwar inspiriert von einem Beitrag von Ines vorhin. Du hast ja über die Kritik von Rosa Luxemburg geredet und die als vielleicht einer anarchistischen Position sympathisch gegenüber bezüglich der Betonung von Spontanität und den Massen. Mir schien die Kritik von Luxemburg damals ja eine Antwort auf ein Problem innerhalb der bestehenden Zweiten Internationalen, speziell in dem Fall der Vorkriegs-SPD zu sein und damit ja eigentlich innerhalb dieses Kontexts einer internationalen Parteiorganisation zu fallen und nicht unbedingt dementsprechend eine anarchistische Position zu sein. Mich würde interessieren, davon ausgehend, wie seht ihr denn die Notwendigkeit einer internationalen politischen Organisation heute in Bezug darauf, heutzutage Kapitalismus vielleicht auch als politisches Problem zu adressieren? Einerseits schien ja 1917 und vielleicht auch die gescheiterte deutsche Revolution 1918 direkt mit dieser Frage der Zweiten Internationalen zusammenzuhängen. Gleichzeitig 1968 vielleicht auf eine Art und Weise diese Frage wieder aufzugreifen und vielleicht in einer weniger konkreten Art und Weise mit verschiedenen Richtungen zu beantworten. Und heutzutage, wo vermutlich die wenigsten davon ausgehen würden, dass eine internationale im Sinne der Zweiten Nationalen heute besteht, wie stellt sich die Frage quasi heute, vielleicht auch in Bezug darauf, was Jonathan gesagt hat, dass der Unterbau sich selbst als Projekt sieht, was überhaupt ein Grundstein für eine Rekonstruktion einer Linken darstellen soll. Darstellt, inwiefern verweisen die verschiedenen Projekte, die ihr drei, an denen ihr drei teilnehmt, auf dieses Endziel von einer internationalen Perspektive für den Sozialismus. Und vielleicht auch dahingehend hätte mich interessiert, Adorno in Antwort an die Studentenbewegung schrieb in dem Essay Resignation über Pseudopraxis: Pseudoaktivität ist generell der Versuch, inmitten einer durch und durch vermittelten und verhärteten Gesellschaft sich Enklaven der Unmittelbarkeit zu retten. Rationalisiert wird das damit, die kleine Veränderung sei eine Etappe auf dem langen Weg zu der des Ganzen. Mich würde interessieren, quasi inwiefern seht ihr eure Praxis vermittelt weiter als nur zu einem nächsten Schritt, oder inwiefern ist es dieser Schritt relevant für diese internationale Perspektive? Das sind ja fünf Fragen oder so. Ja, ich habe auch zufällig gerade wieder diesen Adorno-Text gelesen und stimme sehr darüber ein, da schreibt er auch so diese Leute ziehen sich in Do-it-yourself-Kultur zurück und so, und ich glaube, das trifft auch in weiten Teilen auch heute, wenn Leute in ihrem Alltag lieber, was weiß ich, was Menschen jetzt lernen können, stricken und was sie jetzt alle sonst gern wieder machen. Ich glaube, dass das so ein Rückzug ist in so wieder das eigene Leben beherrschbar machen, wo man eigentlich ein bisschen die Kontrolle verloren hat. So habe ich zumindest den Text jetzt wieder interpretiert. Was der Weg, der Ausweg ist, da wäre ich nicht so pessimistisch wie Adorno von einer total durchverwalteten Welt. Ich glaube, dass es ein bisschen widersprüchlicher ist und dass es auch im Alltag von Menschen immer wieder emanzipatorische Bewegungen gibt oder immer wieder Kritikmöglichkeiten gibt. Also ich würde das nicht so als totalitäre, deswegen haben wir jetzt Grund zu resignieren, sehen, sondern, und deswegen glaube ich eben, dass der feministische Kampf auch tatsächlich ja, wegweisend ist in vielen Hinsichten, weil Frauen in der Art, wie sie vor allem sozialisiert, nicht weil sie Frauen sind als ihr Wesen, aber sich mit sorgenden Tätigkeiten und pflegenden Tätigkeiten vor allem beschäftigen, eigentlich schon über die kapitalistische Logik hinausweisen. Also dass dieses sich umeinander kümmern und so weiter nicht mit der Profitlogik zusammengeht, es sei denn, man hat das jetzt wie in Krankenhäusern jetzt und dann läuft es scheiße. Also das heißt, der Widerspruch wird eigentlich so deutlich, dass klar werden muss, dass viele weibliche Tätigkeiten und Kapitalismus nicht zusammenpassen. So, und das also, wenn man das politisiert, glaube ich, liegt da drin eine große Stärke. Und das kann auch durchaus ein internationaler Kampf sein. Also ich sehe in den Frauenstreiks in verschiedenen Ländern nicht nur um ihre reproduktiven Rechte, sondern auch Frauenstreik als Mittel von, wenn wir nicht mehr arbeiten, dann steht komplett alles still, nicht nur das Fließband, sondern das ganze Leben, verweist darauf, dass da ein bisschen mehr dran hängt als nur die Arbeit im Betrieb, sondern eben die ganze Reproduktion von Gesellschaft. Insofern finde ich, das könnten Bewegungen sein, die auf diese internationale Perspektive haben und gleichzeitig eben ja, antikapitalistisch sind, aber nicht vereinseitigt, so wie ich das vorhin gesagt habe. Das ist so meine persönliche Hoffnung, das ist momentan die einzige Bewegung, die ich so sehe und in die ich meine politische Praxis sozusagen einfließen lasse, aber auch aus der theoretischen Überzeugung heraus, dass das diejenigen sind, die am wenigsten zu verlieren haben, wenn wir Kapitalismus nicht mehr hätten. Also weil, wie gesagt, Frauen nicht als ihr Wesen, aber am meisten unter der Logik leiden und am wenigsten zu verlieren hätten, glaube ich. Ja, für mich sind das offene Fragen, also wie eigentlich diese globale Perspektive aussehen kann. Ich habe da jetzt keine definitiven Antworten drauf. Also die sind natürlich auch super komplex und ich wüsste gar nicht, aus welcher Position heraus wir diese jetzt beantworten sollten. Ich würde darauf verweisen wollen, dass das international, also erstens natürlich eine internationalistische Perspektive absolut notwendig. Wir müssen unsere Kämpfe als Teil auch globaler Tendenzen versuchen zu begreifen, und wir sind, glaube ich, also ich bin sehr weit davon entfernt, das adäquat zu tun. Ich denke auch, dass zum Beispiel so etwas wie eine transnationale Organisierung von Gewerkschaften ein aussichtsreicher Ansatz sein kann, also dass statt diese nationalstaatlichen Grenzen immer sofort als gegeben anzunehmen oder also als gegeben anzunehmen als Ausgangspunkt für die Organisierung, die Produktions die Produktionszweige haben sich ja mittlerweile transnationalisiert, die Produktionsketten entlang der Produktionsketten zu organisieren und damit auf direkten Wege in der Produktion auch transnationale Perspektiven zu stärken. Das schien mir ein tatsächlich auch sehr aussichtsreicher Ansatz, den man vielleicht verstärkt in den Blick fassen sollte. Ansonsten ja, auch natürlich internationale Organisationen bilden und also derartige Organisationen versuchen aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn es tatsächlich in den jeweiligen Ländern keine Basis dafür gibt oder wenn es halt irgendwie dann also so Organisationen nur auf dem Papier sind, dann können natürlich auch derartige Zusammenschlüsse nur sehr wenig bewerkstelligen. Da ist auch wieder die Frage, wo beginnt man, wie kann man eigentlich so eine Bewegung aufbauen? Es gibt gegenwärtig auch etwas wie eine gewerkschaftliche Internationale, die sich wieder neu gegründet hat. Ich glaube, auch derartige Perspektiven sollten mit einbezogen werden und ernst genommen werden. Aber insgesamt, also abgesehen davon, dass ich natürlich ein prinzipielles Bekenntnis dazu ablege, dass wir internationalistisch und global denken müssen, habe ich darauf keine definitiven Antworten. Ja, daran anschließend, die Ausgangslage ist ja die, dass wir nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einen einheitlichen Weltmarkt haben, eine Neuorganisation der internationalen Produktion. Das heißt, auch die führenden deutschen Monopole haben alle höheren Anteil an Auslandsproduktion als Produktion im eigenen Land seitdem. Das ist auch die Frage nochmal auf dem, wie sieht es aus mit dem Industrieproletariat in Deutschland. Das sind ungefähr 6 Millionen heute, die zum engeren Industrieproletariat gehören. Aber die sind in Teil eines Konzerns, der international tätig ist. Also die Automobilkonzerne, die Siemens-Konzerne, hat in 137 Ländern hat er seine Produktionsstätten, und die sind Teil eines internationalen Proletariats. Das heißt, das Klassenbewusstsein heute muss ein internationalistisches Klassenbewusstsein sein. Und das ist eine Auseinandersetzung, der in den aktuellen Kämpfen in den Großbetrieben hier von zentraler Bedeutung ist. Die rechte Gewerkschaftsführung, wo der Jonathan darauf abhebt, welche Rolle die spielt, ist Vertreter einer sozialchauvinistischen Denkweise. Die sagt, Hauptsache mein Standort wird erhalten, in Konkurrenz zu dem internationalen Teil dieses Belegschaft, dieses Konzerns. Und das ist sein wichtigster Schritt heute im Kampf um Reformen, der gleichzeitig darüber hinausweist mit einer Perspektive, nämlich international zu denken, als Teil einer internationalen Arbeiterklasse und auch so zu handeln. Und das heißt, die Kämpfe zu organisieren, also jetzt beispielsweise beim Zusammenschluss von ThyssenStahl und Tata, dem indischen Konzern, kann nicht die deutschen Betriebe in Vereinbarung treffen, Hauptsache unsere Standorte bleiben erhalten und die Niederlande und Großbritannien werden geschlossen oder die indischen Stahlarbeiter können sehen, wo sie bleiben. Und das ist unter dem konkreten Gesichtspunkt heute bezogen auf die Kämpfe der Arbeiter. Es gibt aber auch die Weltfrauenorganisation als internationale Organisation und verschiedenste Organisationsformen gibt es, sowohl auf gewerkschaftlicher Ebene wie auch Zusammenarbeit von Parteien. Und das ist die neue Anforderung an den Klassenkampf heute. Vielen Dank. Dann würde ich das Podium jetzt schließen. Würde den Sprechern gerne nochmal allesamt danken. Für diejenigen von euch, die Interesse haben, wir haben einen Tisch im Albatros reserviert. Also wenn ihr noch, hoffentlich auch, also auch an die Sprecher gerichtet, wer noch über das Podium reden möchte oder vielleicht noch mehr über Platypus erfahren möchte, ist herzlich eingeladen mitzukommen. Genau, hängt euch einfach an die anderen Platypus-Mitglieder dran. Dann danke ich euch, dass ihr gekommen seid, ich danke euch, dass ihr gesprochen habt, und tschüss. Schönen Abend noch.